Halleluja. Auf dich, komm nach Hause. Oh, da ist dieser Ruf. Da ist dieser Ruf, der ausgeht heute Morgen hier. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist noch nicht zu Hause im Vaterhaus Gottes. Vielleicht bist du heute Morgen hier, du bist vielleicht gekommen, weil du eingeladen wurdest. Vielleicht brauchst du eine Heilung in deinem Leben. Vielleicht einfach bist du gekommen, weil du neugierig bist, was hier passiert. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist noch nicht zu Hause im Vaterhaus. Da ist dieser Ruf heute Morgen, da ist dieser Ruf, komm heim ins Vaterhaus. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus hat den Weg frei gemacht ins Vaterhaus. Er möchte nicht, dass du noch länger getrennt bist vom Vater im Himmel, sondern er ruft dich. Er ruft dich und er sagt, komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Er ruft dich. Er ruft dich. Er ruft dich. Vielleicht hast du bisher ohne Gott gelebt. Vielleicht hast du noch gar nicht gewusst, dass du Jesus brauchst, um zu Gott zu kommen. Weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Vielleicht hast du noch nicht gewusst, dass du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser brauchst, um ins Haus des Vaters zu kommen. Halleluja, ich spüre einfach so stark diesen Sog der Liebe Gottes. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht diese Gewissheit, wirklich im Haus des Vaters angekommen zu sein. Ich habe nicht diese Gewissheit, dass Jesus wirklich meine Sünde, alles, was mich vom Vater getrennt hat, weggewaschen hat. Ich habe nicht diese Gewissheit, dass ich gereinigt bin, geheiligt bin, dass ich frei bin, einfach dem Vater zu begegnen. Dann ist jetzt dein Moment einfach, wo der Vater sagt, komm heim. Dann ist dein Moment, wo Jesus sagt, komm zu mir. Er sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Kommt zu mir und ihr werdet Vergebung empfangen. Kommt zu mir und ihr werdet Heilung empfangen. Kommt zu mir und ihr werdet erleben, dass ich für euch die Trennung vom Vater aufgehoben habe. Und wenn du heute Morgen hier bist, live hier vor Ort oder aber auch über Livestream, du kannst mit da hineingehen. Und wenn du diesen Ruf hörst, da ist dieser Ruf, komm heim ins Vaterhaus. Wenn du das spürst einfach in deinem Herzen, wenn du hier live vor Ort bist, dann einfach ganz schnell, komm hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne in die erste Reihe. Und ich möchte einfach, ihr könnt bleiben, aber kommt einfach hier nach vorne, kommt einfach durch hier nach vorne. Wenn du aber diesen Ruf spürst, herzlich willkommen, komm einfach ruhig weiter nach vorne. Komm einfach ruhig weiter nach vorne. Genau, einfach jeder, der aber diesen Ruf spürt, kommt, lass sie da durch, lass sie durch, lass sie durch, genau, lass sie durch, herzlich willkommen, lass sie durch, einfach komm nach vorne, wenn euch das, kommt nach vorne, lass sie durch da, genau, so dass der Gang frei ist in der Mitte, so dass sie durchkommen können, komm einfach hier nach vorne, komm einfach ganz hier nach vorne, weil da ist dieser Ruf nach Hause ins Vaterhaus, kommt einfach hier in die erste Reihe, kommt, so dass Leute von hinten, auch wenn du auf der Empore sitzt und du spürst einfach heute Morgen, muss ich das festmachen und ich muss nach Hause kommen, ins Vaterhaus, dann einfach ganz schnell, komm einfach hier runter, komm hier nach vorne, ja, tu dich hier vorne aufstellen, einfach vor der Bühne, genau, herzlich willkommen, einfach weiter da, genau, komm einfach hier nach vorne, ihr Ordner könnt ihnen zeigen, wo sie sich hinstellen können, Halleluja, sodass sie einfach da in die Reihe gehen können, Halleluja, danke Jesus für dein Wirken, da kommen noch mehr, einfach, genau, Halleluja, danke Jesus, das ist dieser Ruf, heim ins Vaterhaus, das ist dieser Ruf nach Hause. Oh, da ist dieser Ruf wirklich an das Herz des Vaters. Ha. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir für dein Wirken. Wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Herz. Jesus, du hast gesagt im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus, du hast dich entschieden, den Willen des Vaters zu tun. Du hast dich entschieden, bis zum Ende durchzugehen. Du hast dich entschieden, den Preis zu bezahlen am Kreuz für uns. Du hast dich entschieden, Herr, dich völlig vom Vater trennen zu lassen, Herr, am Kreuz von Golgatha. Und du hast gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort war, der Vater hat dich verlassen, damit wir zurückkommen könnten in das Haus des Vaters. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier vorne ist, Herr. Und der diesen Ruf gehört hat, Herr. Zurück ins Haus der Liebe des Vaters, Herr. Schließt einfach eure Augen, die ihr hier vorne seid. Schließt einfach eure Augen. Lasst uns einfach ein Gebet beten. Und auch wenn du über Livestream zuschaust und du weißt es für dich, dann bete es einfach laut mit. Ich bete es einfach laut vor und ihr betet es einfach laut nach. Auch ihr im Raum, ihr könnt es mitbeten, auch zur Unterstützung, alles sonst. Lasst uns einfach zu ihm kommen. Lasst uns zum Vater kommen im Namen Jesus. Und lasst uns beten, Vater im Himmel, im Namen Jesus, komme ich zu dir. Und ich sage, ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe, Vater. Ich brauche dich, Gott. Und ich danke dir, Vater, dass du Jesus gesandt hast, um meine Trennung vom Vater wegzunehmen. Herr Jesus Christus, danke, dass du wegen meiner Sünde gestorben bist. Wegen meiner Trennung von Gott. Und danke, dass du wieder auferstanden bist. Aus den Toten. Um mich in das Haus des Vaters zurückzunehmen. Um mir zu vergeben. Um mich frei zu machen. Dem Vater zu begegnen, um mich gerecht vor ihn zu stellen. Nicht wegen meiner eigenen Gerechtigkeit, Jesus, sondern wegen dem, was du getan hast, Jesus. Ich nehme dich jetzt an. Ich nehme dein Erlösungswerk an. Ich nehme dich an als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt mein Leben erfüllst mit der Liebe des Vaters. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt, wenn ihr hier vorne steht, einfach seid einfach ganz entspannt. Ich möchte euch einfach ganz kurz die Hand auflegen. Aber alle anderen im Raum mit dem Lobpreisteam zusammen, lasst uns ihn einfach weiter anbeten. Lasst uns ihn weiter anbeten. Und ich bete für euch, die hier nach vorne gekommen sind, seid, weil einfach die Liebe des Vaters wird euch berühren. Gerade jetzt werden wir einfach alle weiter Jesus anbeten, den Vater anbeten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, danke, Herr. Du hast dein Ja gesprochen, Herr, und in dir ist das Ja und durch dich ist das Amen, Herr. Danke, Herr, dass du dein Siegel auf ihr Leben gelegt hast, Herr. Und nichts und niemand kann sie mehr aus deiner Hand reißen, Herr. Danke, dass sie angekommen ist. Zu Hause. Zu Hause. Bet ihn an. Ich bete dich an. Ich bitte dich an. Stärker als alles in der Welt. Und wenn du jetzt gerade hier bei diesem Aufruf nach vorne gekommen bist und du möchtest einfach, dass für dich noch weiter gebetet wird, auch vielleicht für persönliche Anliegen, dann stehen jetzt hinter dir einfach Mitarbeiter von mir, die einfach bereit sind, für dich einfach noch weiter zu beten, auch gerne im Nebenraum, einfach wo ihr ruhig in Ruhe seid. Und einfach euch noch persönlich gerne dienen, wenn du das magst. Sie haben auch ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, das sie dir auch geben wollen. Also dreht euch einfach mal um und schaut, wer hinter euch steht. Und genau, und dann, Halleluja, da drüben fehlt noch jemand. Da fehlt noch ein Mitarbeiter. Okay, dann sind ein paar mit mehr. Haben wir noch einen männlichen Mentor hier? Das wäre super. Halleluja, danke Vater. Danke, Vater. Und Astrid zeigt euch, wo ihr einfach hingehen könnt und einfach noch eine Zeit haben könnt, wo ihr zusammen betet, während wir hier einfach Jesus weiter anbeten. Wir schalten jetzt wieder einen Gang hoch, einfach in der Anbetung und im Lobpreis. Genau, einen Gang hoch in Anbetung und in Lobpreis. Und gleichzeitig dürft ihr einfach persönliches Gebet empfangen drüben im Jugendgottesdienstraum. Halleluja. Und ihr anderen, ihr dürft ruhig wieder ganz nach vorne kommen, wieder ruhig wieder ganz an die Bühne kommen, den Platz einnehmen, den Raum einnehmen. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast vielleicht gerade dieses Gebet mitgebetet, das war für dich, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist wunder@glorylife.de. Vielleicht müssen wir es noch ändern in wunder@emerland.de. Ich weiß es nicht. Halleluja. Aber schreib uns einfach eine E-Mail und dann wollen wir dir einfach auch das Geschenk gerne zuschicken und einfach dich willkommen heißen in der Familie Gottes. Halleluja. Aber jetzt lass uns einfach Jesus weiter anbeten. Lass uns einfach nochmal einen Gang in der Anbetung gehen. Gott gießt seinen Geist aus. Halleluja. Komm, streck mal deine Hände aus. Gott gießt seinen Geist aus. Weißt du, er gießt seinen Geist der Liebe aus. Er gießt seinen Geist der Liebe aus. Komm mal, Andreas, gib mal kurz das weiter, was du gerade eben im Lobpreis gesehen hast. Er gießt seinen Geist der Liebe aus auf die Verlorenen. Halleluja. Auf jeden Menschen. Andreas? Ja, ich habe Gesichter gesehen, ganz viele Gesichter mit toten Augen, mit leeren Augen, ja. Und ich habe gedacht, wie kommt da Leben hinein, ja. Und dann jetzt wo wir auch für die Verlorenen betet haben, die sich zu Jesus bekehrt haben, habe ich Jesu Herz gesehen. Das hat Gold gestrahlt, Gold und blutig, und Blut ist runtergetropft von diesem Herz. Und ich habe den Vater gehört und den Schmerz gespürt des Vaters und die Worte vom Vater. Kein Tropfen umsonst. Kein Tropfen umsonst. Und dann habe ich Menschen gesehen, die ihre Hände so zum Auffangen hingehalten haben und diese Bluttropfen aufgefangen haben und bewahrt haben, wie einen kostbaren Schatz uns rausgetragen haben in die Welt. Und Leben kam in diese Augen. Es war eine große Menge von Menschen, die sich von diesem Schmerz des Vaters und von dem Blut Jesu getränkt fühlen, diese Liebe rauszutragen in die Welt und die Menschen mit dem Leben bekannt zu machen. Halleluja. Danke, Vater. Yes. I'm no longer a slave to fear. I'm a son of the living God. I'm no longer a slave. Ich bin sicher. durch dich bin ich geheilt, durch deine Striemen, durch dich bin ich geheilt, durch dich bin ich geheilt, durch dich bin ich geheilt. Danke, Jesus, dass du uns die Liebe des Vaters gezeigt hast. Danke, Jesus, für deine Striemen, Herr. Durch deine Striemen ist uns Heilung geworden, Herr. Herr, und Paulus hat gesagt, ich erachte alles andere für Dreck, um Christus zu erkennen. Ihn und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes strahlt von den Wunden von Jesus. Richte deinen Blick heute Morgen wirklich auf dieses Zentrum aller Herrlichkeit. Im Zentrum aller Herrlichkeit sind die Wunden von Jesus. Im Zentrum aller Herrlichkeit sind seine Striemen. Im Zentrum seiner Herrlichkeit ist das Blut Jesu Christi, das geflossen ist für unsere Schuld und Sünde. Und im Zentrum aller Herrlichkeit ist seine Auferstehung, ist die Realität seiner Auferstehung, ist die Kraft seiner Auferstehung. Schau auf ihn, richte dich aus, gerade jetzt auf ihn. Richte dich aus auf dieses Zentrum der Herrlichkeit. Richte dich aus auf dieses Zentrum, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, von dem alle Heilung ausgeht, von dem alle Befreiung ausgeht. Von dem alles neue Leben ausgeht. Oh, schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Halleluja. Johannes sah im Geist, als er seinen Blick auf dieses Zentrum der Herrlichkeit richtete. Und es ist normal, dass wir Dinge sehen, auch im Himmel, in den Himmel hineinschauen, wenn wir durch Jesus schauen, wenn wir durch das Zentrum der Herrlichkeit hindurchschauen. Und Johannes sah, und es heißt in Offenbarung 21, Vers 10, folgende heißt es: Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Er sah das himmlische Jerusalem. Zion, Zion. Hebräer 12, 22 sagt, wir sind gekommen zum Berg Zion. Wir sind gekommen zum himmlischen Jerusalem. Wir sind gekommen zu dieser himmlischen Stadt. Das ist unser Zuhause. Paulus sagt, das himmlische Jerusalem, das ist unsere Mutter. Das ist unsere Heimat. Und Johannes sieht weiter und er sagt, ihr Lichtglanz, der Lichtglanz des himmlischen Jerusalems war gleich einem kostbaren Edelstein, sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den 12 Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und Vers 22 sagt er weiter, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist der Tempel des himmlischen Jerusalems. Er ist der Tempel der heiligen Stadt. Der Herr Gott selber, von ihm geht die Herrlichkeit aus. Der Herr Gott, der Allmächtige, er ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden. Denn Nacht wird dort nicht sein. Und alle Völker, jetzt lese ich in der Neues Leben Übersetzung, alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Und auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Halleluja, Halleluja, ihr Lieben, aus dem Zentrum der Herrlichkeit Gottes geht ein Strom aus. Und dieser Strom transportiert Heilung. Ich habe so im Geist, als ich für diesen Gottesdienst gebetet habe, habe ich gesehen, wie wirklich ein Wind geblasen hat. Und weißt du, als Gott seinen Geist zum ersten Mal ausgegossen hat auf die Jünger an Pfingsten, da hat auch dieser Wind geblasen. Und ich habe gesehen, wie dieser Wind bläst heute Morgen hier. Und tatsächlich habe ich gesehen, wie er durch diese Bäume mit den Blättern zur Heilung der Nationen bläst. Und indem dieser Wind bläst, werden die Blätter in unsere Mitte geweht. Werden die Blätter geweht in das Leben von Menschen hinein, die das brauchen. Wird Heilung geweht in das Leben von Menschen hinein, die das brauchen heute Morgen. Oh, da ist Heilung, die weht in dein Leben hinein. Und das ist ein Wind des Geistes, der bläst über dir. Oh, Halleluja. Halleluja. Und ich habe ganz spezifisch gesehen im Geist, wie dieser Wind des Geistes bläst heute Morgen über dem Hautorgan von Menschen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Und im biblischen Sprachgebrauch ist Aussatz nicht nur Lepra, sondern im biblischen Sprachgebrauch war Aussatz jede Form von Hautkrankheit. Ekzeme, Ausschläge, Tumore, was auch immer, es ist alles, was sozusagen unrein ist auf der Haut. Alles, was da nicht reingehört. Extreme Akne, was auch immer, alles, was da nicht reingehört in die Haut. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr hingeht, dann reinigt die Aussätzigen. Reinigt die, die mit Hautkrankheiten behaftet sind. Und ich glaube, dass heute Morgen der Wind des Geistes bläst, ganz besonders, gerade jetzt, spezifisch über Hautkrankheiten. Wenn du eine Hautkrankheit hast, vielleicht ist es sogar ein Tumor, ein Hauttumor, vielleicht ist es ein Ekzem, vielleicht ist es etwas, was die Ärzte gar nicht wissen, was es genau ist. Vielleicht ist es durch eine Autoimmunerkrankung verursacht oder was auch immer. Vielleicht ist es Akne, vielleicht ist es Schuppenflechte, was auch immer. Vielleicht ist es Neurodermitis. Der Wind des Geistes bläst heute Morgen über deine Haut. Und ich möchte einfach, dass die Geige im Hintergrund weiterspielt. Und während die Geige spielt, möchte ich einfach alle die bitten, die einfach ein Hautproblem haben, dass ihr ganz schnell einfach hier in den vorderen Bereich kommt. Die anderen können bleiben, einfach sollen sich einfach dazwischen stellen, einfach rutschen ein bisschen weiter nach vorne. Und dann möchte ich einfach wirklich auch das Heilungsteam bitten, alle, die im Gebetsteam sind. Halleluja. Und wir wollen wirklich den Wind des Geistes über die Hautorgane blasen lassen. Halleluja. Halleluja. Ich zeige euch mal, wie das geht. Halleluja. Wo ist bei dir das Hautproblem? Hier ist ein Tumor, oder? Weil man weiß es nicht. Okay, pass auf. Der Wind des Geistes bläst. Halleluja. Wow, und dann lassen wir den Heiligen Geist blasen. Der Wind des Geistes bläst. Ihr vom Heilungsteam, lasst den Wind des Geistes blasen über all denen, die ein Hautproblem haben. Wir kommen zu jedem. Halleluja. Einfach jeder, der im Heilungsdienst ist, einfach geht auf die Leute zu. Der Wind des Geistes bläst. Halleluja. Vielleicht hast du einen Juckreiz in der Haut, aber das muss gehen in Jesu Namen. Das muss gehen in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Sei gereinigt. Oh. In Jesu Namen. Sei gereinigt. Sei gereinigt. Sei gereinigt. Oh. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Blas über ihr, blas über ihr, Heiliger Geist. Blas über ihr, blas über ihr. Halleluja, ihr anderen, lasst uns einfach Jesus anbeten, lasst uns in diesem Raum des Geistes sein. Die anderen Instrumente können auch mitgehen, einfach in diesen Fluss, in diesen Strom. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Touch. Reinige diese Haut in Jesu Namen, reinige, reinige, der Wind des Geistes bläst, der Wind des Geistes weht, reinige, reinige sie. Reinige sie, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Manche werden spüren, während du am Boden bist, wie der Juckreiz dich verlässt. Halleluja, manche werden aufstehen und du fühlst einfach was auf deiner Haut und du merkst plötzlich, diese Erhebung ist nicht mehr da. Oder du schaust und diese Schuppenflechte ist nicht mehr da oder sie ist zumindest zurückgegangen. Weißt du, manchmal beginnt es einfach zurückzugehen, wird Schritt für Schritt weniger. Wow, in Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wo ist bei dir der Juckreiz an der ganzen Haut? Halleluja. Du wirst jetzt merken, während der Heilige Geist dich berührt, dieser Juckreiz verschwindet in Jesu Namen. Vater, in dem Namen Jesus, blase über ihn. Oh, blase über ihn. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, Freiheit. Danke, dass es sich hebt jetzt, Herr, im Namen von Jesus, Herr. Danke, dass es sich hebt in dem Namen von Jesus. Jetzt. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Wehe, wehe über ihrem Hautorgan jetzt. In Jesu Namen. Be cleansed in the name of Jesus. Jesus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Der Heilige Geist weht. Ihr vom Heilungsteam dient den Leuten. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Juckreiz. Lass los jetzt, in Jesu Namen, lass los. Danke, Vater. Frei und los jetzt. Oh, Jesus. Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Ich befehle jedem Juckreiz hier im Raum, in diesem Körper, in jedem Körper hier im Raum, jetzt diese Personen zu verlassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Vater, mehr, Herr. Oh, mehr, Herr. Oh, oh, etwas löst sich, Halleluja. Jede Entzündung verschwindet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch wegen einem Hautproblem nach vorne gekommen und dir ist noch nicht gedient worden? Halleluja. Danke, Vater. Oh, Blase über hier. Jetzt. Tu dein Werk, Herr. Du bist dasselbe, Jesus, gestern, heute und alle Ewigkeit. Du reinigst heute noch die Aussätzigen, Herr. Biblisch gesehen, Herr, jedes Hautorgan kommt in die Ordnung Gottes. Jede Zelle kommt in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus, jede Zelle kommt in die Ordnung Gottes. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn du noch Dienst brauchst wegen dem Hautorgan, dann streck einfach deine Hand aus. Okay, das Heilungsteam kommt vorbei. Sie legen dir die Hände auf, da drüben sind noch einige. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus. Oh. Oh, wenn du merkst, dass Gott sein Werk getan hat an dir und der Wind des Geistes hat über dir geblasen, dann schau einfach kurz. Schau nach dem Juckreiz. Beziehungsweise schau nach der Heilung. Halleluja. Du wirst feststellen, Gott hat dich schon berührt und es verändert sich bereits. Das Geschwür löst sich auf. Der Tumor löst sich auf. Die Unreinheit auf der Haut löst sich auf. Die Rötung geht zurück. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wer braucht noch Gebet wegen Haut? Halleluja, Halleluja, danke Vater, Blase über ihm, Blase über ihm, Blase über ihm jetzt, in Jesu Namen. Jesu Namen, jede Zelle in die Ordnung Gottes jetzt. Feuer Gottes, Feuer Gottes, Feuer Gottes. Das Feuer Gottes brennt alles weg, was da nicht hingehört. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass ihn dich berühren. Oh. Blase, Heiliger Geist. Blase, Blase, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke für dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Jesus. Halleluja. Fang es in Jesu Namen. Fang es in Jesu Namen. Fang es in Jesu Namen. Wenn du umfällst unter der Kraft Gottes, weil du nicht mehr stehen kannst und wieder aufstehst irgendwann, dann check einfach, was sich verändert hat. Check einfach, was sich verändert hat. Wer von denen, für die gebetet wurde, spürt jetzt bereits, ich weiß, für einige wird noch gebetet, manche können es erst zu Hause checken, aber wer von euch, für die jetzt gebetet wurde, du kannst es checken, check es einfach, fühl mal die Unebenheit, fühl mal das Geschwür oder fühl einfach mal die Stelle. Wer spürt, dass der Juckreiz, der vorher da war, entweder stark zurückgegangen ist oder komplett weg ist? Wink einfach mal mit der Hand. Da hinten, da auch, Halleluja, wo noch, wo der Juckreiz, der entweder stark zurückgegangen ist oder verschwunden ist, wink einfach mit der Hand. Okay? Da hinten, ja, ich habe deine Hand, genau, Halleluja, danke Jesus. Wer spürt das etwas, was vorher da war oder sieht auch, du kannst manchmal auch sehen, Rötung oder was auch immer, wer sieht, dass das, was vorher da war oder spürt, dass das, was vorher da war, jetzt entweder verschwunden ist oder zurückgegangen ist. Wink einfach auch mal mit der Hand. Da drüben, eins, zwei, wink einfach mit der Hand, sodass ich sehen kann. Drei, vier, danke Jesus, wink einfach mit der Hand, sodass fünf, wer noch? Wink einfach mit der Hand, sechs, danke Jesus, Halleluja, Halleluja. Gott ist am Wirken, Gott ist am Wirken. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja, es wird noch weiter gedient, es wird noch weiter gebetet. Danke, Vater. Danke, Jesus, du bist derselbe. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nur kurze Frage, wer von euch hatte wirklich einen deutlich offensichtlichen Juckreiz oder etwas, was offensichtlich sichtbar war und jetzt ist es komplett weg? Einfach mal ganz kurz, komm einfach mal schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Einfach ganz kurz so. Ein, zwei Leute, die einfach ganz kurz erzählen, was passiert ist. Ganz kurz. Wo es vorher war und jetzt ist es weg. Komm einfach schnell nach vorne. Wenn dich das betrifft, erzähl einfach, was passiert ist. Gib einfach ein Zeugnis. Okay? Gib Jesus die Ehre. Halleluja. Das sind bestimmt einige, die sagen können, jawohl, es ist komplett weg. Dann einfach komm nach vorne und gib ein Zeugnis. Wer braucht noch Gebet gerade jetzt, dass wir sehen? Braucht jemand noch Gebet? Ist jemand noch? Dann streck einfach deine Hand aus, wenn jemand noch Gebet braucht. Okay, ist jedem gedient? Halleluja. Danke, Jesus. Da braucht noch jemand Gebet. Kann das Heilungsteam da noch hingehen? Okay, danke, Jesus. Da ist noch jemand. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, wer möchte ein Zeugnis geben? Wer möchte ein Zeugnis geben, was jetzt gerade passiert ist? Komm einfach ganz schnell nach vorne. Wenn du einfach eine Veränderung merkst, komm einfach ganz schnell, die offensichtlich ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Oder komm nach oben, dann sehen dich die Leute besser, auch die auf der Empore. Halleluja. Was ist passiert? Ja, danke, Jesus. Es sind ganz viele Unreinheiten hier schon viel besser geworden, als es davor war. Und in meinem Bindegewebe hat er angefangen zu arbeiten, das spüre ich. Und wow. War das rot gewesen da, der Ausschnitt? So kleine Pusteln. Und die genau. Sind jetzt zurückgegangen. Also es wird viel besser schon. Es wird weniger. Das, ja. Halleluja. Danke Jesus. Amen. Und du spürst, dass er in deinem Bindegewebe arbeitet. Ja. Danke Jesus. Was war mit deinem Bindegewebe das Problem? Ich habe Zellulite, ich habe auch Bindungsschwierigkeiten und er heilt da gerade so tief. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, danke Jesus. Mehr. Tu dein Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer möchte noch ein Zeugnis geben, was passiert ist gerade jetzt? Halleluja. Komm einfach schnell nach vorne, wenn du ein Zeugnis geben möchtest. Halleluja. Was ist passiert? Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. So ein Ekzem am Fuß. Ekzem am Fuß? Ja, und das hat so gejuckt. Und jetzt ist der Juckreiz ist weg. Jetzt ist der Juckreiz weg. Und Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Und die Rötung ist auch ein bisschen weg. Die Rötung ist zurückgegangen. 100% weg, okay. Aber es ist schon. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe gesehen, da drüben, habe ich im Geist gesehen, dass da drüben sich ein Heilungspool öffnet. Und zwar wirklich wie so der Teich Bethesda. Und zwar spezifisch für Leute, die schwerhörig an einem oder an beiden Ohren sind oder taub sind. Wenn du schwerhörig bist oder taub bist auf einem oder beiden Ohren, kannst du hier in diese Sektion kommen, hier darüber. Einfach da in diesen Bereich. Kannst du da hinkommen, das Heilungsteam kommt. Und zwar die bittet vom Heilungsteam die wissen, wie man dafür betet. Ja, zuerst das eine Ohr testen, dann für das schlechtere Ohr beten, dann nochmal testen und die Veränderung checken. Ja, weil wir direkt einfach wirklich heute Morgen werden wir erleben, das hat mir der Heilige Geist gezeigt, dass viele schwerhörige Ohren geöffnet werden, viele taube Ohren geöffnet werden. Halleluja. Genau, die vom Heilungsteam, die wissen, wie man für schwerhörige und taube Ohren betet, geht einfach da drüben hin und betet für die Leute dort. Halleluja. Ich habe noch was gesehen und zwar glaube ich, dass mindestens eine Person, aber wahrscheinlich sind es zwei, drei oder vier Personen und du bist heute hierher gekommen und du hast jemand mitgebracht, spezifisch, so ähnlich wie die syrophönizische Frau, die ihre Tochter mitgebracht hat zu Jesus und die unbedingt wollte, dass ihre Tochter geheilt wird. Und sie kam mit diesem Glauben. Und du bist heute hierher gekommen, du hast jemanden mitgebracht und du hast einfach total Glauben. Du hast sie hierher gebracht, weil du gesagt hast, lass uns hierher gehen. Ich glaube, dass Gott dich heilt heute Morgen hier. Ich glaube, dass Gott dich heilt. So wie die syrophönizische Frau. Sie hat Nein nicht als Antwort akzeptiert. Sie hat einfach geglaubt, dass Gott ihre Tochter, dass Jesus ihre Tochter heilt. Und du bist heute Morgen hier und du hast jemanden mitgebracht. Und ich weiß nicht, ob die Person selber das schon total glaubt oder nicht. Das spielt aber keine Rolle. Du bist hergekommen mit dieser Entschiedenheit. Und du hast zu dieser Person gesagt, ich glaube, dass du heute Morgen hier geheilt wirst. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach nach vorne mit der Person. Dann komm einfach jetzt ganz schnell nach vorne mit der Person. Halleluja. Komm nach vorne. Ja, komm nach vorne mit der Person. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Ist es deine Tochter, dein Sohn? Dein Sohn, ja. Halleluja. Halleluja. Hat viele Haare. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand, den dieses Wort jetzt betroffen hat? Es muss nicht dein Sohn oder deine Tochter sein, aber dann bring die Person. Ah ja, da kommt jemand. Okay, gib mir die Zeit, dass sie nach vorne kommt. Halleluja. Dann bring einfach die Person nach vorne. Bring die Person nach vorne. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Was hat Jesus zu der Mutter gesagt? Was hat Jesus zu der Mutter gesagt? Zuerst hat er zu ihr gesagt, ich bin nicht gesandt zu den Heiden, sondern ich bin gesandt zu den Verlorenen aus dem Schafen aus dem Haus Israel. Und dann hat die Frau ihn gebeten und hat gesagt, Herr, erbarme dich über mich. Und dann hat er noch was Heftigeres gesagt. Dann hat er gesagt, es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Das heißt, er hat sie eigentlich beleidigt fast. Ja? Ja? Aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Sondern sie hat gesagt, aber Herr, selbst die Hunde fressen von den Krumen, die vom Tisch der Kinder fallen. Und daraufhin hat Jesus gesagt, Frau, dein Glaube ist groß. Geh hin und empfang, wofür du gebetet hast. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Werk. Danke für dein Werk. Danke, Vater. Wer ist da noch? Du. Ja, Halleluja. Halleluja. Was ist dein Problem? Neuropathie. Die Hüfte kaputt. Okay. Darf ich meine Hände auf deine Hüfte legen? Okay. Halleluja. Hast du ein neues Hüftgelenk bekommen oder du sollst eins bekommen, sagen die Ärzte, oder? Okay. Okay. Okay. Okay. Ich lege die Hände da auf. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, lass los. Lass los. Lass los. Lass los. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jesus hat den Mann am Teich Bethesda gefragt, der 38 Jahre gelähmt war. Und er hat gesagt, willst du gesund werden? Und er hat überrascht gesagt und hat gesagt, ja, aber wenn das Wasser bewegt wird, dann habe ich keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich habe keinen Menschen, der bei mir ist. Wie soll das gehen? Aber Jesus hat sich nicht davon beirren lassen, sondern er hat ihn berührt und er hat ihn geheilt. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich befehle diese Hüftgelenke jetzt in die Ordnung Gottes. Befehl, diesen Knochen, diesen Sehnen, den Nerven, den Bändern jetzt zurück in die göttliche Ordnung zu kommen. Jede Abnutzung, jeder abgedrückte Nerv kommt jetzt zurück in die Ordnung Gottes. Neuropathie verschwindet aus diesem Körper jetzt in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater, jetzt. Danke für deine Kraft, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Danke für deine Kraft. Danke für deine Kraft. Knochen kommt in die göttliche Ordnung. Halleluja. Gelenke kommt in die göttliche Ordnung. Arthrose, geh raus aus diesen Gelenken jetzt. In dem Namen Jesus, jede Abnutzung, Regeneration setze ich jetzt frei. In dem Namen von Jesus. in dem Namen von Jesus. Oh, weich sie ein, Vater, in deiner Vaterliebe jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, bewege es mal. Oh, Halleluja. Wo hast du noch Schmerzen? Da im Bein. Wow, danke, danke, Heiliger Geist. Pass mal auf, kann jemand vom Heilungsteam kurz kommen zu mir? Mir helfen, weil hier muss man die Beine auswachsen lassen. Es ist eine Bein kürzer als das andere. Einfach, genau. Setz sie einfach mal auf den Stuhl und dien ihr da. Tu einfach das, was er dir sagt, okay? Halleluja. Und dann wird er entsprechend für dich beten. Okay. Okay. Okay. Wer ist das? Wer ist das? Das ist deine Tochter. Okay. Okay. Wie heißt sie? Nadine. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für Nadine, Herr. Herr, sie wurde heute hierher gebracht in deine Gegenwart, in die Liebe des Vaters, Herr. Du bist der allmächtige Gott, Herr. Und deine Liebe ist die stärkste Kraft, die es im gesamten Universum überhaupt gibt. Deine Liebe, Herr, ist stärker als jede Macht der Finsternis, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi, Herr, befehlen wir diesem Geist, diesem Quälgeist der Krankheit, jetzt zu weichen in Jesu Namen. Befehl diesen Augen, dass sie in die Ordnung Gottes kommen, jetzt in dem Namen Jesus. Im Namen Jesus, jede Macht der Finsternis weicht jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du auch die Mama berührst, ihre Augen berührst, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine heilende Kraft jetzt, Herr. Oh, danke für deine heilende Kraft jetzt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Lass mich mal kurz gucken da drüben, wo für die Ohren gebetet wurde. Testet die Ohren hinterher, testet hinterher. Was passiert ist, schnackelt einfach am schlechteren Ohr und vergleicht es mit dem guten Ohr. Wer hat gerade jetzt hier erlebt, dass die Hörfähigkeit entweder sich deutlich verbessert hat oder wieder, soweit du es jetzt hier beurteilen kannst, oder wieder ganz gut ist. Wink einfach mal mit der Hand. Wer hat festgestellt, dass sich etwas verändert hat in seiner Hörfähigkeit? Ha? Ah ja, hier. Eins, zwei, wer noch? Wink einfach mal mit der Hand. Einige wird noch gebetet. Was ist bei dir passiert? Das rechte Ohr war zu und jetzt ist es aufgegangen. Jetzt ist das Rechte besser als das Linke. Halleluja. Wow, das heißt, Gott hat wirklich das Ohr aufgemacht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer spürt noch, dass etwas sich verändert hat? Teste das einfach. Teste das einfach. Bei dir auch? Ja, was war bei dir? Zu, beide. Okay, und jetzt? Jetzt ist ganz klar. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Dient ihnen weiter, sodass jedem gedient ist. Und dann testet das Ohr. Testet das Ohr. Testet es. Testet es. Testet es. Einfach schnackeln am schlechteren Ohr und vergleichen mit dem guten Ohr. Das ist am einfachsten. Wenn beide gleich schlecht sind, dann schnackel einfach an beiden und schau, ob es klarer geworden ist. Halleluja. Danke, Jesus. Ha? Was ist bei dir? Bei dir ist das Ohr besser geworden. Okay, dann hat Gott begonnen und er wird weitermachen. In Jesu Namen, mach es für uns ganz auf, dieses Ohr. Oh, danke, Jesus. Göttliche Ordnung in diesem Ohr. Göttliche Ordnung in diesem Ohr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft langsam an euren Platz wieder gehen. Hier, sie testen noch bei den Ohren. Gott dient dir weiter, egal wo du bist im Raum. Aber ihr dürft natürlich hier zu Ende den Leuten dienen. auch für die Ohren. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Manchmal musst du jemand ein bisschen in einen stilleren Bereich nehmen, damit er es überhaupt testen kann, weil manchmal ist es nicht so stark, die Schwerhörigkeit. Dann kannst du es nicht so gut testen. Wenn hier so um dich herum so laut ist, dann musst du es einfach ein bisschen rausnehmen und dort testen. Aber dann sag uns Bescheid, was sich verändert hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich schaue mal gerade. Halleluja. Ist die hinterste Reihe auf der Empore, sitzen da auch Leute, weil dann bleibe ich hier oben mit dem Pult. Ja, da sitzen auch Leute, okay. Dann bleibe ich hier oben im Pult. Halleluja. Danke, Jesus, weil dann können Sie mich besser sehen. Danke, Jesus. Mhm. Halleluja. Wow. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir im Hintergrund jetzt einmal diese Musik spielen lassen, die am Donnerstag, die der Adam hat spielen lassen. Wenn ihr die habt, wäre super. Dann könnt ihr die einfach spielen. Halleluja im Hintergrund. Ansonsten nehmt einfach ein Pad. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für alles, was du tust. Halleluja. Wow. Huch. Also eine wichtige Sache in diesen Ausgießungsgottesdiensten. Ich gebe dir einen ganz wichtigen Rat für diese Ausgießungsgottesdienste. Wer will diesen Rat hören? Einen ganz wichtigen Rat. Wie heißt dieser Rat? Leg deine Uhr ab. Amen. Halleluja. Leg deine Uhr ab. Preis den Herrn, weil Gott geht nicht nach unserer Uhr. Wusstest du, dass Gott außer Raum und Zeit ist? Gott ist der ewige Gott. Und deswegen geht er nicht nach unserer Uhr, er tickt nicht nach unserer Uhr, sondern er tickt nach der Zeitrechnung der Ewigkeit. Halleluja. Und deswegen möchte ich jetzt beginnen, euch ganz kurz etwas aus dem Wort Gottes weiterzugeben und dann werden wir weiter beten für jeden. Wir werden heute Morgen für jeden beten, dass er eine persönliche Berührung, ich habe am Anfang gesagt, das größte Wunder, das es gibt, ist eine persönliche Begegnung mit dem Vater. Und wir werden heute, bevor wir hier rausgehen, für jeden, der das möchte, gebetet haben und jedem gedient haben, dass er diese Begegnung mit dem Vater erlebt. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Und ich lese mit euch zusammen aus Epheser 3, Vers 14. Wenn du es dabei hast, kannst du es mitlesen. Ich lese Epheser 3, Vers 14. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Da ist es etwas leichter verständlich. Da heißt es, Paulus betet hier und er sagt, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Halleluja. Mit anderen Worten, ich habe es ganz am Anfang bei der Begrüßung schon erwähnt, aber ich sage es nochmal. Paulus betet ganz bewusst, dass der Geist des Vaters auf die Jünger, auf die Christen in Ephesus kommt, weil er sagt, dadurch werden sie innerlich stark. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist, durch den Geist des Vaters, innerlich stark zu werden. Oh, ihr Lieben, ich glaube wirklich, unser Land und nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, die Schweiz, die Nationen Europas brauchen nicht so sehr wie die Stärke des Vaters. Amen. Halleluja. Es gibt so einen Mangel an echter Vaterschaft in unseren Ländern. Es gibt so viel Unklarheit in Bezug auf das, was ein wirklicher Vater ist. Es gibt so viel Mangel, der aus Mangel von Vaterliebe kommt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott in dieser Zeit den Geist des Vaters ausgießt, weil er will nicht, dass wir schwach sind. Amen. Sondern er will, dass wir stark sind. Halleluja. Der Vater will, dass du stark bist. Sag mal zu jemand neben dir, der Vater will, dass du stark bist. Also seine Liebe, die Liebe des Vaters gibt dir Sicherheit gibt dir Erfüllung, gibt dir positive Lebensenergie, gibt dir innere Stärke, gibt dir Motivation. Also Philippus hat nicht umsonst zu Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 6, er hat gesagt, zeige uns den Vater und es genügt uns. Mit anderen Worten, bring uns in Verbindung mit der Liebe des Vaters und wir haben alles, was es braucht. Es genügt uns. Mir wird nichts mangeln. Amen. Wenn seine Vaterliebe mir real ist und präsent ist. Halleluja. Halleluja. Und in Johannes 17, 23 offenbart Jesus uns die Dimension dieser Vaterliebe. Er sagt nämlich, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ho! Wenn das keine Offenbarung der Dimension der Vaterliebe Gottes ist, dann weiß ich nicht. Amen. Wenn Jesus sagt, der Vater im Himmel liebt dich, liebt mich so sehr, wie er Jesus geliebt hat. Wie hat der Vater Jesus geliebt? Er hat es offenbart am Jordan, Markus 1, Vers 11. Am Jordan hat er seine Liebe offenbar gemacht und er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Gefallen gefunden. Und so sagt er zu dir, dies ist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist sein geliebter Sohn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist sein geliebter Sohn. An dir hat er Gefallen gefunden. Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit, in der wir so erfüllt mit der Vaterliebe Gottes durch dieses Leben gehen, in dem wir so erfüllt mit dieser Vaterliebe Gottes durch dieses Land gehen, dass uns nichts und niemand mehr rausbringen kann, dass uns nichts und niemand mehr einschüchtern kann, kein Tod, kein Teufel, keine Krankheit, keine Macht der Finsternis, sondern dass wir in dieser Stärke des Vaters gehen und wissen, er steht hinter uns, wir sind seine Geliebten. Lieben Kinder, er hat Gefallen an uns gefunden. Halleluja. Halleluja. Jesus kam, um die Liebe des Vaters zu offenbaren. Halleluja. Und ich glaube, ihr Lieben, wir werden erleben, dass Gott das mehr und mehr zu tun beginnt. Weißt du, überall, nicht nur hier, sondern überall im Land und darüber hinaus. Ja, gestern Abend hat mir der Adam noch über WhatsApp noch einen kleinen Film geschickt, ein kurzes Video. Er ist, nachdem er bei uns war, ist er in die Schweiz gegangen, hat da in der Nähe von Basel oder dient da in der Nähe von Basel einer Gemeinde und er hat mir ein Video geschickt und hat gesagt, hier bricht es auch aus. Halleluja, hier bricht es auch aus. Amen. Es bricht aus. Was bricht aus? Die Vaterliebe Gottes bricht aus. Amen. Das ist ein guter Ausbruch. Nicht der Ätna bricht aus oder der Vesuv bricht aus, sondern die Vaterliebe Gottes bricht aus. Das ist ein wirklicher Vulkan. Halleluja. Das ist wirkliche Power. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Und weißt du, die Sache ist die, wenn du diese Vaterliebe Gottes mal geschmeckt hast, dann wirst du süchtig. Dann willst du immer mehr. Weißt du, Leute, die jetzt schon ein paar Mal in diesen Ausgießungsgottesdiensten waren, die schreiben uns das. Zum Beispiel hat mir die Natascha eine E-Mail geschrieben. Sie konnte zuerst nicht live hier in den Gottesdiensten sein, aber sie schreibt, ich habe mir die Gottesdienste über Livestream angeschaut und ich habe die Kraft und die Liebe gespürt. Aber ich wollte unbedingt live dabei sein. Gestern Abend, das war Dienstagabend, als dieser Ausgießungsgottesdienst am Dienstagabend war, gestern Abend war es so stark, ich habe das Feuer gesehen und gespürt. Ich bin so gefüllt und erfüllt mit dem Heiligen Geist und so hungrig nach mehr. Amen. Sagt, es ist so, wie du gesagt hast, man möchte immer mehr vom Heiligen Geist. Amen. Wie von euch wollen mehr? Ui, ui, ui, das kann ich spüren. Halleluja. Hey, ich spüre das, dass du es meinst. Halleluja. Danke, Vater. Wow. Gott zieht uns in diese Intimität mit sich selbst hinein, in diese Intimität mit dem Vater. Und weißt du, Paulus betet weiter in diesem Gebet. Und er sagt ja, dass wir mit Kraft gestärkt werden durch den Geist des Vaters an dem inneren Menschen. Und dann betet er weiter und sagt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Mit anderen Worten, wenn wir von der Liebe des Vaters berührt werden, dann wird Christus in uns ebenfalls umso realer. Amen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, Leute sagen jetzt gerade in dieser Zeit auch im Alltag, weißt du, nicht nur hier in diesen Versammlungen, sondern auch im Alltag. Jesus ist so nah. Jesus ist so real. Die Liebe von Jesus ist so real. Ständig. Weißt du, was mein Gebet gerade ist? Mein Hauptgebet ist einfach, Herr, lass es nicht aufhören. Herr, lass es nicht aufhören. Lass es nicht aufhören. Lass die Realität deiner Liebe nicht aufhören. Weil der Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in Liebe gewurzelt und gegründet sein, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Halleluja. Mit anderen Worten, es ist nicht damit getan, dass du einmal kurz in das Meer oder in den Strom der Vaterliebe hineinspringst und sagst, oh, okay, war ich da, schön, gut. Ja, so wie man früher gesagt hat, been there, done that, bought the T-Shirt. Ja, was heißt das? Heißt, da gewesen, hab's erledigt, hab mir das T-Shirt gekauft. Was sehe ich, T-Shirt, Emerland-Ausgießung oder so, keine Ahnung. Das ist auch mal, wie das immer wieder sagt. Halleluja. Wir verkaufen keine T-Shirts. Keine Sorge. Preist den Herrn. Halleluja. Weißt du, es geht nicht darum, einfach einmal in diesen Strom hineinzuspringen und dann weiterzugehen und zu sagen, okay, das war's. Sondern was sagt Paulus? Er will, dass wir in der Tiefe gewurzelt und gegründet sind. Mit anderen Worten, er will, dass wir immer tiefer unsere Wurzeln hineintreiben in diese Liebe. So heißt es in der Haller-Übersetzung, das ist richtig gut. Da heißt es, Christus soll durch den Glauben eure Herzen völlig in Besitz nehmen und darin wohnen, sodass ihr tiefe Wurzeln in die Liebe hineintreibt und in ihr Halt und Standfestigkeit gewinnt. Amen. Das heißt, es geht immer tiefer, diese Liebe geht immer tiefer. Und dann sagt Paulus auch, diese Liebe geht immer mehr oder geht immer weiter, geht immer breiter, geht immer mehr in die Breite, in die Weite, in die Höhe. Das heißt, er will nicht, dass du einfach nur einmal dich eintunkst, sondern er will, dass du da drin schwimmst. Hallo? Schwimmen! Preist den Herrn, nicht nur Wasser bis an die Knöchel, nicht nur Wasser bis an die Knie. Weißt du, manche geben sich zu schnell zufrieden, die lassen einmal für sich beten und dann sagen sie, wow, super, ich habe Wasser gespürt. Halleluja, wunderbar, preist den Herrn, aber vielleicht war es nur Wasser bis an die Knöchel. Amen, dann sollst du sagen, nein, ich brauche mehr, ich möchte weiter, ich möchte tiefer. Wow, dann lässt du wieder für dich beten und dann sagst du, wow, super, Wasser bis an die Knie. Schon ganz gut, aber es reicht auch noch nicht. Am Ende sagt Hesekiel, Wasser zum Schwimmen. Amen. Wasser zum Schwimmen. Halleluja. Er will, dass du schwimmst in der Liebe des Vaters. Er will, dass du schwimmst in diesem Meer von Liebe. Er will dich die Weite, die Tiefe, die Breite und die Höhe ausloten lassen. Ich sage bewusst ausloten, weil erkennen, wirklich erkennen und erfassen kannst du es nicht, weil Gottes Liebe ist so breit, so hoch, so tief, dass du nie zu Ende kommst. Amen. Es geht immer weiter. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch wollen tiefer? Wie viele von euch wollen weiter? Ja, es heißt in den Psalmen heißt es, er stellt meine Füße auf weiten Raum. Also in dieser Vaterliebe stellt Gott deine Füße auf weiten Raum. Vielleicht war es bisher so in deinem Leben, dass alles wie eng war, alles wie vernagelt, irgendwie nichts ging weiter. Wie eine Decke, die draufgelegen hat. Ich sag dir in dieser Zeit, Gott hebt die Decken. Gott hebt das, was drauf lag. Und Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Und Gott macht einen Weg, wo es vorher keinen Weg gab. Gott macht Land. Land für dich frei, wo vorher du keinen Zugang hattest. Gott macht das Unmögliche möglich. Amen. Frag mich nicht, wie er das macht. Aber ich sage dir, seine Gegenwart ist ausreichend. Amen. Und jetzt lese ich dir den nächsten Vers. Und zwar lese ich dir das aus der Elberfelder, weil da ist es einfach am deutlichsten. Und er sagt nämlich jetzt weiter, nachdem er gebetet hat, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, sagt er, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Sag mal, über alles hinaus. Über alles hinaus zu tun vermag. Und zwar über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit anderen Worten, diese Vaterliebe, diese Christusliebe in dir, sagt Paulus, vermag über die Maßen mehr, als du dir erbitten oder vorstellen kannst, zu bewirken. Also, reden wir davon, Lösung, wo es keine Lösung gibt. Hier hast du es. Du hast vielleicht keine Lösung. Dein Arzt hat vielleicht keine Lösung. Der Psychologe hat keine Lösung. Die Politiker in unserem Land haben keine Lösung. Die Wirtschaftslenker haben keine Lösung. Keiner hat eine Lösung. Aber ich sag dir, dem aber, der über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken können, über alles hinaus zu tun vermag, ihm sei die Herrlichkeit, ihm sei die Ehre, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er schafft Wege, wo du keinen Weg gesehen hast. Er macht Dinge möglich, wo es unmöglich war. Halleluja. Also mehr, als sich Wissenschaftler vorstellen können. Mehr, als sich Menschen erdenken können. Oh, Halleluja. Oh, wie viele Zeugnisse haben wir schon von Ehepaaren bekommen, die keine Kinder kriegen konnten vom natürlichen Herr. Und Gott hat ihnen übernatürlich ein Kind gegeben. Wie viele? Ja, erst vor kurzem wieder habe ich ein Foto bekommen von einer Familie, ja, die jetzt ihr Kind in den Armen haben. Halleluja. Wie viel haben wir erlebt, dass Gott Knochen, die nicht da waren, wieder neu kreiert? Wie viel haben wir erlebt, dass Gott neue Organe schafft? Wie viel haben wir erlebt, dass Gott, da haben wir gerade jetzt auch aus den letzten Wochen einige starke Zeugnisse, dass Gott Tumore, Geschwüre auflöst, wo es medizinisch eigentlich nicht möglich war. Hier haben wir zum Beispiel ein Zeugnis, das war jetzt, als es alles begonnen hat, in der letzten Konferenz, eigentlich in unserem letzten Wundergottesdienst mit der Catherine Ranalla, hat jemand über Livestream aus der Schweiz zugeschaut und sie hatte einen Darmverschluss gehabt und während des Gottesdienstes hat sich der Darmverschluss geöffnet und das gestaute Wasser ist rausgebrochen und sie hat gespürt, dass der Krebstumor zurückgeht. Halleluja. Preis den Herrn. Oder Halleluja. Wo haben wir das? Puh. Genau. Auch, das war auch bei derselben Konferenz, also vor 4 Wochen, eine Freundin von Margarita aus Landau war online bei der Konferenz dabei und hat ihr eine Sprachbotschaft geschickt mit folgendem Inhalt. Ich betete beim Gebetsaufruf für meine Mutter, die seit November, Dezember letzten Jahres ein wachsendes Geschwür auf der Schulter hatte. Der Arzt meinte, es sei wohl ein Arthroseschub. Anfangs noch sehr klein, wurde es mittlerweile jedoch so groß wie eine Pampelmuse auf der Schulter und schmerzte sehr. Meine Mutter zeigte es kaum und ging dann auch nicht mehr zum Arzt. Als meine Tochter sich dann das Geschwür ansah, war es riesig und sie schickte die Mutter umgehend zur Ärztin. Diese war geschockt und sagte, sowas hätte sie noch nie gesehen und dass sie es dringend abklären lassen müsste über ein MRT. Sie bekam einen Termin nach der Konferenz. Als dann das Heilungsgebet im Glory Life Zentrum stattfand, habe ich gebetet, dass sich dieses Ding übernatürlich auflöst und ich habe die Heilung im Glauben genommen für meine Mutter. Am Samstag nach der Konferenz wurde meine Mutter in die Notaufnahme gebracht, weil eine Flüssigkeit anfing aus dem Geschwür zu fließen. Der behandelnde Arzt rief bald danach an und sagte, das Geschwür ist völlig verschwunden. Es ist nur noch ein winziges Löchlein zu sehen, aus dem die Flüssigkeit rausgeflossen ist. Halleluja! Er sagt, wir haben dieses Wunder nur Gott zu verdanken, weil Jesus unser Heiler und unser Arzt ist. Und ich habe diese Heilung beim Gebet von Pastor Georg ins Leben gerufen. Alle Ehre gebührt Jesus allein. Amen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Weißt du, außer Raum und Zeit, sogar während die Person, in dem Fall war die Person nicht mal hier, sondern sie war woanders, aber die Person, die gebetet hat, war hier und hat sich eins gemacht mit den Gebeten hier. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist außer Raum und Zeit. Jetzt in einem dieser Ausgießungsgottesdienste habe ich auch eine Nachricht bekommen. Da hatte ich ein Wort der Erkenntnis gehabt, dass drei Personen hier sind, die eine Diagnose bekommen haben vom Arzt, die sie geschockt hat. Und dann sind zuerst zwei nach vorne gekommen und dann kam eine dritte Person nach vorne. Und sie sagte mir hinterher, ich bin stellvertretend nach vorne gekommen für eine Person, der Ehemann von jemand aus unserer Gemeinde, der ins Krankenhaus gekommen war. Und die Ärzte hatten vermutet, dass er eine Gehirnblutung hat, weil er gestürzt war, vermuteten, dass er eine Gehirnblutung hatte. Und dann hat sie sich stellvertretend für die Heilung dieses Mannes eins gemacht. Und tatsächlich war es so, am nächsten Tag konnte die Frau ihn abholen und von all den negativen Prognosen der Ärzte ist nichts in Existenz gekommen. Halleluja, danke fürs Gebet. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, die Liebe des Vaters ist ja die Liebe dessen, der alles geschaffen hat. Amen. Somit ist die Liebe des Vaters die stärkste Energie, die es im ganzen Universum überhaupt gibt. Weißt du, die Apparate, mit denen Ärzte Tumore bestrahlen, geben eine gewisse Energie ab. Oder eine Chemo setzt eine bestimmte Energie frei im Körper. Die Behandlungen von Ärzten, Lasertherapie oder was auch immer, setzt eine bestimmte Energie frei. Aber ich sage dir, die Energie des Schöpfers des ganzen Universums, das kannst du nicht im Ansatz vergleichen mit der Energie, die uns hier auf der Erde zur Verfügung steht. Und das ist die Liebe des Vaters. Halleluja. Ihr Lieben, Ich habe mal gegoogelt und ich habe Folgendes im Google gefunden. Ich lese das einfach so vor, wie es da steht in Google. Ja, es steht hier über die Sonne. Ja, die Sonne, unsere Sonne. Ja. Die Sonne steht hier im Google, ist ein ziemlich durchschnittlicher Stern. Ja. Also unsere Sonne ist kein besonders energiereicher Stern im Universum, sondern so in der Mitte, durchschnittlich. Es gibt sehr viele energiereichere. Es gibt auch einige, die schwächer sind, aber sie ist so Durchschnitt. Es ist nichts Besonderes. Unsere Sonne ist nichts Besonderes im Universum. Ein durchschnittlicher Stern. In ihrem Inneren herrscht eine Temperatur von 15 Millionen Grad. Das ist schon mal... Also, und du sagst, hier drin ist warm, hä? Sag zu deinem Nachbarn, danke für Klimaanlage. Aber jetzt kommt's. In ihrem Innersten sind 15 Millionen Grad. Und jetzt kommt's. Sie gibt 3,8 mal 10 hoch 26 Watt Energie ab. Also 3,8 mit 26 Nullen. 3,8, 26 Nullen Watt Energie, wobei 1 Watt 1 Joule pro Sekunde entspricht. Das ist genug Energie in einer Sekunde, genug Energie, um alle derzeit auf unserem Planeten vorhandenen elektronischen Geräte wie lange mit Strom zu versorgen? Jetzt darfst du raten. Ein Jahr, oh, das wäre schon nicht schlecht. 100 Jahre, wow, ihr seid echt kühn. Die Energie, die die Sonne abgibt in einer Sekunde, könnte sämtliche elektronischen Geräte hier auf diesem Planeten länger mit Strom versorgen, als dieser Planet astronomisch gesehen überhaupt bewohnbar sein wird. Das sind etwa 5 Milliarden Jahre. Weil die Astronomen sagen, in 5 Milliarden Jahren wird die Erde von der Sonne verschluckt werden, dann wird kein Leben mehr möglich sein. Das heißt, die Sonne, ein durchschnittlicher Stern im Universum, einer unter wie vielen? Allein in unserer Galaxie, in der Milchstraße, gibt es 100 bis 200 Milliarden Sterne. In unserer Galaxie. Im Universum sind momentan 200 Milliarden Galaxien bekannt. Also 200 Milliarden mal 100 bis 200 Milliarden Sterne, von denen die Sonne ein durchschnittlicher Stern ist, der in einer Sekunde so viel Energie abgibt, dass du die sämtlichen elektronischen Geräte hier auf diesem Planeten für mehr als 5 Milliarden Jahre versorgen könntest? Wow! Ist das Power oder was? Ist das Energie oder was? Das ist die Energie meines Vaters. Das ist die Energie, die direkt aus dem Zentrum der Herrlichkeit Gottes fließt. Was sollte dieser Energie unmöglich sein? Was sollte unmöglich sein, wenn du dieser Energie dein Problem anvertraust? Also sollte es dieser Energie unmöglich sein, jeden Krebstumor in einer Sekunde zur Auflösung zu bringen? Sollte es ein Problem sein für diese Energie, Metall im Körper, das da einoperiert ist und stört und dich daran hindert, dich normal zu bewegen, in einer Sekunde aufzulösen und in Knochensubstanz zu verwandeln? Wir haben das oft erlebt. Wieder jetzt, gerade vor ein paar Monaten waren wieder einige solche Zeugnisse. Ja. Wie leicht ist das denn für diese Energie, die im Vater ist? Amen. Jesus hat gesagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber es ist möglich bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich, hat er gesagt. Wie leicht sollte es ihm sein, neue Gehörknochen zu bilden, neue Trommelfälle? Gerade in letzter Zeit haben wir viele, auch heute wieder, viele Heilungen von Hörproblemen, viele Heilungen von Taubheit und so weiter erlebt. Was sollte diese Energie unmöglich sein? Was sollte diese Energie in deinem Leben unmöglich sein? Welcher Dämon sollte stark genug sein, um diese Energie standzuhalten? Weißt du, der im Himmel thront, lacht. Halleluja! Da ist die volle Power, da ist die volle Energie im Himmel. Also der Teufel hat nichts im Vergleich aufzubieten. Er hat auch eine gewisse Kraft. Aber ich glaube nicht, dass er sämtliche elektronischen Geräte auf der Erde über 5 Milliarden Jahre lang mit Strom versorgen kann. Ich glaube nicht, dass der Teufel diese Power hat. Und das ist nur die Sonne. Das ist ja nur die Sonne. Das ist ja in der Hand Gottes ist die Sonne auch wieder nur ein Staubkorn. Die Sonne ist ein Staubkorn im Universum. Ein Staubkorn. Wenn du dir die Milchstraße unserer Galaxie anschaust, mit ihren 100 bis 200 Milliarden Sternen, na, so diese Galaxie, da ist die Sonne, unsere Sonne irgendwo so am Rand der Galaxie, schwirrt sie durchs All, so ein kleiner Punkt. Und von diesen Galaxien gibt es 200 Milliarden im Universum. Also was ist die Sonne? Ein Staubkorn. Oi. Jetzt kannst du dich klein fühlen. Aber nicht lang. Weil jetzt sage ich dir was. Dieser Gott, dieser selbe Gott, der das ganze All geschaffen hat, ist in Jesus Mensch geworden. Und er möchte in dein Leben einziehen durch seinen Geist. Dieselbe Power, dieselbe Energie möchte in dein Leben einströmen. Sie möchte über das Problem kommen, sie möchte über die Situation kommen. Sie möchte die Kontrolle übernehmen in deinem Leben, wenn du es zulässt. Amen. Wie lässt du es zu? Paulus hat es uns gesagt, gerade, ich habe es gerade vorgelesen in seinem Gebet, ganz am Anfang hat es gesagt, wie öffnest du dich für die Vaterliebe Gottes? Wie positionierst du dich für die Vaterliebe Gottes? Er hat es gesagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Amen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wenn ich meine Knie beuge vor dem Vater, wenn wir unsere Knie beugen vor dem Vater, wenn ihr alle, sagt Paulus, eure Knie beugt vor dem Vater, dann kann diese Energie einströmen in euren inneren Menschen. Und ich habe es irgendwann in einem der Ausgießungsgottesdienste schon mal gesagt, wir haben als moderne Leute hier in der Demokratie, haben wir kein klares Konzept mehr von dem, was es wirklich heißt, seine Knie zu beugen. Und wir denken, naja gut, das ist so ein religiöses Ritual oder es ist so eine alte Geschichte. Früher im Mittelalter haben sie ihre Knie gebeugt vor Königen und nicht nur im Mittelalter, auch noch vor 100 Jahren haben sie das gemacht, haben sich niedergeworfen vor ihnen und haben sich auf die Füße geworfen und so weiter, haben gekniet vor ihnen. Das ist so ein Ritual. Aber weißt du, es geht nicht um ein Ritual, sondern es geht um das, was hinter dem Ritual ursprünglich steckt. Amen. Und was steckte hinter diesem Ritual ursprünglich? Hinter diesem Ritual ursprünglich steckte die Herzenshaltung von Kapitulation. Die Herzenshaltung von Unterwerfung. Die Herzenshaltung von, hier bin ich, du kannst mit mir machen, was du willst. Also so haben sie sich früher niedergeworfen. Wenn ein König eingesetzt wurde oder ein Kaiser früher eingesetzt wurde, dann haben sich seine Beamten und seine Untergebenen, seine Grafen und Herzog und was weiß ich, sie haben sich vor ihm niedergeworfen, man hat es genannt, sie haben ihm gehuldigt. Mit anderen Worten, sie haben ihm damit signalisiert, hey, wir gehören dir, du kannst befehlen und wir tun es. Wir machen, was du sagst, wir geben uns dir hin. Hier sind wir, mach mit uns, was du möchtest. Das heißt, seine Knie beugen vor dem Vater. Du musst deine Knie nicht beugen vor irgendeinem Kaiser oder vor irgendeinem König. Nein, du beugst ja deine Knie nicht vor irgendeinem Kaiser oder vor irgendeinem König, sondern du beugst deine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht, im Himmel und auf der Erde. Amen. Ich habe schon gesagt, wir hatten ja, jetzt haben wir gerade hier diesen Goldstrom, aber wir hatten ja vorher hatten wir auch diesen Wasserfall auf der LED-Wand. Ja, das Wasser fließt immer zum tieferen Punkt. Amen. Das Wasser fließt nicht nach oben, sondern es fließt zum tieferen Punkt. Und deswegen sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und weißt du, dieses Kniebeugen, auch damals, als es noch Könige und Kaiser gab, war nicht nur ein Ausdruck der Hingabe und der Unterwerfung und der Kapitulation, sondern es war oft auch ein Ausdruck eines Bittstellers, der zum König kam, sich vor ihm niederwarf, das siehst du auch in der Bibel öfters, niederwarf und ihn um eine Gunst oder eine Gnade oder eine Segnung oder um irgendetwas gebeten hat. Und dieses Niederwerfen war der Ausdruck dieser Bitte, Ausdruck der Unterwerfung, aber gleichzeitig Ausdruck auch der Erwartung, dass dieser König etwas Gutes für ihn machen wird. Amen. Es war der Ausdruck einer erwartungsvollen Bitte. Und du kannst es sehen in der Bibel, wie Menschen zu Jesus kamen, in genau dieser Haltung. Manchmal sagt die Bibel ganz wörtlich, wie zum Beispiel Markus 1, Vers 40, wo der Aussätzige zu Jesus kommt, da heißt es einfach, und ein Aussätziger kam und warf sich Jesus zu Füßen. In anderen Worten, er beugte seine Knie, er warf sich Jesus zu Füßen und er sagte, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und was tat Jesus? Jesus sagte, ich will, sei gereinigt. Amen. Es war Ausdruck dieser Unterwerfung. Als die blutflüssige Frau Jesus den Saum, ja nicht einfach nur das Gewand von Jesus, sondern den Saum des Gewandes von Jesus berührte. Was musste sie tun, um den Saum des Gewandes von Jesus zu berühren? Ich meine, jeder, der weiß, wie die Gewänder damals waren im Nahen Osten, weiß, dass die Gewänder immer bis zu den Füßen gingen. Wenn du also den Saum des Gewandes berühren wolltest, dann konntest du dich nicht einfach neben die Person stellen und ihn hier am Jackett zupfen, sondern der Saum des Gewandes war an den Füßen. Sie musste auf ihre Knie gehen, um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und was sagte Jesus zu ihr? Was sagte Jesus zur blutflüssigen Frau, als sie den Saum seines Gewandes berührte? Er sagte zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Weißt du, es gibt so viel falsche Konzepte von Glauben, auch im Leib Christi, was Glaube wirklich ist. Ich sag dir, wo Jesus Glaube diagnostiziert hat. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo Jesus solche ähnlichen Dinge gesagt hat, wie dein Glaube hat dich geheilt. Oder wo er sagt, dein Glaube ist groß. Ja? Und jedes Mal, wenn du das siehst, dass er das gesagt hat, dein Glaube ist groß, dann siehst du nirgends an diesen Stellen, siehst du irgendwie, dass die Person gesagt hat, oh Jesus, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Weißt du, so wie wir Christen manchmal irgendwas plappern, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube ja, ich glaube ja, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt bin. Weißt du, das haben sie gar nicht gesagt, sondern du siehst zum Beispiel den Hauptmann mit seinem kranken Knecht. Ja? Der kommt zu Jesus und Jesus will zu ihm gehen, oder mit ihm gehen, um den Knecht zu heilen. Und dann sagt der Hauptmann, Jesus, ich bin nicht würdig, und dass du unter mein Dach einkehrst. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Mit anderen Worten, er demütigte sich vor Jesus und er unterwarf sich vollständig seinem Wort. Er sagte, sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Und was sagte Jesus? Jesus sagte nicht, gut ist gut gesprochen, Hauptmann, sondern Jesus sagte, Wow, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Warum? So große Demut, so große Hingabe, so große Kapitulation, Unterwerfung habe ich in ganz Israel nicht gefunden. So ein tiefes Vertrauen daran, dass ich gut bin. So ein tiefes, jetzt gehe ich weiter in das, was ich predige. So ein tiefes Beugen vor dem Vater der Liebe, von dem jede Vaterschaft ausgeht, habe ich nirgends sonst gesehen. Dein Glaube ist groß. Zu der syrophönizischen Frau, Matthäus 15, 22, glaube ich. Ja, Matthäus 15, 22, die mit ihrer Tochter gekommen ist und zu Jesus gesagt hat, erbarme dich, meiner Herr, erbarme dich. Das war schon der erste Ausdruck der Hingabe, der Unterwerfung. Erbarme dich, meiner Sohn Davids. Ja, zu der hat er zuerst gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, er hat erst mal gesagt, Moment mal, lento, ich habe noch was anderes zu tun. Und dann heißt es weiter, sie aber kam. Und sie warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber jetzt wird es noch heftiger. Schau dir den lieben Jesus an. Wie von euch glauben, dass Jesus vollkommen den Vater offenbart hat? Wie von euch glauben, dass der Vater Liebe ist? Okay, dieser Jesus hat zu dieser Frau gesagt, sagt zu ihr, es ist nicht schön, das Brot der Kinder, er spricht von den Israeliten, vom Volk Israel, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Heutzutage hättest du sofort eine Anzeige gemacht wegen Beleidigung. Amen. Ja, mit anderen Worten, er hat gesagt, hey, die Juden, die Kinder, die Heiden, die Hunde. Syrophönizische Frau, du gehörst zu den Heiden. Es ist nicht schön, das Brot der Kinder den Hunden hinzuwerfen. Aber jetzt schau dir die syrophönizische Frau an. Weißt du, wann immer Jesus großen Glauben diagnostiziert hat bei Leuten, dann findest du keine Messerspitze von Anspruchsdenken. Nirgendwo findest du diese Haltung, Jesus, jetzt musst du doch aber, jetzt bin ich aber lang genug hier gewesen, jetzt bin ich lang genug gestanden, jetzt habe ich lang genug gedient, jetzt habe ich aber so viel gemacht, jetzt habe ich aber so viel gedient, jetzt habe ich es mir aber wirklich verdient, dass du dich jetzt mir zuwendest und mir eine Spezialbehandlung zuteil werden lässt. Wie schnell kommen wir Christen in solches Denken manchmal rein? Jesus, ich habe dir so sehr gedient, ich habe wirklich einen Anspruch darauf, dass du mich heilst oder dass du dieses tust oder dass du jenes tust. Wie schnell kommen wir in solche Haltung rein von Rebellion, von Aufbegehren, oh, warum und überhaupt und von Jammern und ich bin der Ärmste, Jesus. Siehst du das nicht? Aber weißt du, wenn immer Jesus Glaube diagnostiziert hat, dann war da nicht eine Messerspitze von dieser Haltung, sondern was sagt die syrophönizische Frau, nachdem er gesagt hat, ja, das nicht schön, das Brot der Kinder den Hunden hinzuwerfen. Da spricht sie, ist auch noch schlau. Ja. Sie spricht und sagt, ja, Herr. Also sie sagt nicht, Herr, was soll das? Unverschämtheit, Frechheit. Ihr Juden denkt immer, dass ihr was Besseres seid. Nee, nicht Rassismus. Das geht heute ganz schnell. Alles ist rassistisch. Rassismus. Jetzt habe ich gehört, dass man die Affenpocken nicht mehr Affenpocken nennt, sondern umbenannt hat, weil es sonst diskriminierend sein könnte. Ich weiß jetzt nicht gegenüber wem, aber vermutlich gegenüber den Affen. Ja? Man muss aufpassen, man darf auch Affen nicht diskriminieren. Muss da aufpassen. Ja? Heute, weißt du, jeder pocht heute auf seine spezielle persönliche Antidiskriminierung. Aber so war die syrophönizische Frau nicht. Ja, Amen. Halleluja. Ich bin dafür, dass man ein Gesetz erlässt gegen die Diskriminierung derer, die auf der Autobahn frei und schnell fahren wollen. Okay. Nebenbei. Okay. Okay. Wo kam das jetzt her? Also, Jesus sagte, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Mit anderen Worten, okay, auch das akzeptiere ich aus deinem Mund, dass ich zu den Hunden gehöre. Ich klage nicht bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, sondern ich akzeptiere, dass du mich einen Hund nennst. Und gleichzeitig sage ich dir, auch die Hunde fressen von den Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und was sagt Jesus zu ihr? Was sagt Jesus zu ihr? Er sagt nicht, oh Frau, du bist so schlau, mit dir werde ich nicht fertig durch Diskussion. Sondern da antwortete Jesus und sprach zu ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß. Also er sagt, das ist großer Glaube. Das ist großer Glaube, der sagt, okay, Herr, ich werf mich mit allem, was ich habe und mit allem, was ich bin, auf dich. Es ist mir egal, ich poche nicht auf irgendein Recht. Ich poche nicht auf irgendwelche Werke, die ich getan habe. Ich poche nicht auf irgendwelche Verdienste. Ich poche nicht auf irgendwie, auch nicht darauf, dass ich der schwerste Fall bin oder der schlimmste Fall bin oder dass ich ja so auf keinen Fall leben kann. Ich poche nicht mehr darauf, sondern ich werfe mich vor dir hin und ich sage, Herr, mach einfach so, wie du willst, aber mach irgendwie. Amen. Halleluja. Und Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Dir geschieht, wie du willst. Also dem Glaubenden ist alles möglich, habe ich gerade Jesus zitiert. Dir geschieht, wie du willst. Fürchte dich nicht, glaube nur, hat Jesus zu dem Synagogenvorsteher gesagt, dem sie die Nachricht gebracht haben, dass seine Tochter gestorben war. Gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Mit anderen Worten, bleibe in dieser Haltung der Unterordnung, bleibe in dieser Haltung der Hingabe, bleibe in dieser Haltung einfach des Vertrauens, bleibe in dieser Haltung. Vertrau mir, sagt Jesus, vertrau mir. Vertrau dich mir an. Tu einfach, was ich sage. Und das hat er gemacht, verstehst du? Und Jesus hat ihm einiges abverlangt, als er mit dem Synagogenvorsteher in das Haus zurückkam. Da waren die ganzen weinenden Klageweiber, die damals einfach zur Tradition gehört haben, die man sofort geholt hat, wenn jemand gestorben war, die da einfach gejammert und geklagt haben, einfach wegen dem toten Mädchen. Die waren alle im Haus. Und das Erste, was Jesus tut, als er mit dem Synagogenvorsteher ins Haus kommt, war, als er sagt, hey, schmeiß die alle raus. Dazu musste man schon sich anvertrauen und wirklich gehorsam sein, dem, was Jesus sagt, um das einfach so zu machen. Das machst du nicht einfach so. Du sagst, Moment mal, das geht ja gar nicht. Willst du hier unsere Beerdigungszeremonie durcheinander bringen oder was? Willst du hier unsere Tradition durcheinander bringen? Was willst du denn, Jesus? Aber Jesus sagte, werft sie raus. Und zuvor hat er dem Synagogenvorsteher gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Mit anderen Worten, tu einfach, was ich sage. Vertrau mir einfach. Gib dich mir hin und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Sollte dieser Energie, die das ganze Universum geschaffen hat, sollte es ihr zu schwer sein, sogar die Toten aufzuerwecken? Sollte es ihr zu schwer sein? Nein. Weißt du, in einer Sekunde hat Gott das ganze All geschaffen mit all dieser Energie drin, mit all dieser Power drin. Weißt du, sprich nur ein Wort. Das kann dein Gebet sein. Sprich nur ein Wort, Herr. Und alles ist möglich. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wie viele von euch sind bereit, sich heute Morgen dem Vater hinzugeben und sich wirklich füllen zu lassen mit der Energie seiner Liebe? Halleluja. Wirklich mit dieser Haltung des Herzens zu kommen, also wo keine Besserwisserei mehr ist. Du sagst, ja, ich muss das erstmal genau beurteilen, ich muss erstmal genau gucken. Weißt du, du kannst ganz einfach sagen, wenn du dir nicht sicher bist in Bezug auf uns Menschen, die wir hier in diesem Raum sind, es kann ja sein, dass du vielleicht Zweifel denkst, ah, ist das wirklich von Gott? Ist es fake? Ist es echt? Was ist es? Was treibt sie? Wollen sie nur mein Geld oder was auch immer? Keine Ahnung, was du dir alles für Gedanken machst. Weißt du, dann kannst du zumindest sagen, Herr, ist mir vollkommen egal. Alles, was du für mich hast, das will ich. Alles, was nicht von dir ist, will ich nicht. Aber ich mache mir keinen Kopf mehr drüber, sondern ich vertraue mich dir an. Amen. Ich vertraue mich diesem wunderbaren Gott an. Ich vertraue mich diesem wunderbaren Vater an. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Wie viele von euch sind bereit, ihre Knie vor dem Vater zu beugen heute Morgen? Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Zusammen aufstehen, weil es geht nicht um die äußere Handlung des Kniens. Also du kannst auf den Knien sein und voller Stolz und voller Rebellion und voller Besserwisserei sein auf den Knien. Du kannst sogar auf den Knien sein und dabei denken, wow, ich bin der Frommste hier im ganzen Raum. Ich bin wenigstens auf den Knien. Ich zeige Gott, dass ich es wirklich ernst meine, weil ich habe schon Schwielen an den Knien. Also das kannst du alles tun, aber wenn es nicht in deinem Herzen ist, verstehst du? Und ich sage nichts dagegen, dass du dich nicht knien darfst, verstehst du? Natürlich, knien ist eine wunderbare Geste, wenn sie mit dieser Herzenshaltung verbunden ist, ist eine wunderbare Sache. Aber weißt du, es geht, Gott geht's ums Herz. Gott geht's ums Herz. Halleluja. Und wenn er seinen Heiligen Geist ausgießt, beginnt es immer damit, mit dem, was Paulus gebetet hat. Wenn er den Geist der Vaterliebe in dein Herz ausgießt, dann beginnt es immer damit, dass du deine Knie beugst vor dem Vater. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus kommen wir heute Morgen zu dir, Herr. Und als allererstes sagen wir, Vater, du bist gut. Du bist nur gut. Sag mal, Vater, du bist gut. Das ist deine erste Unterordnung unter ihn und unter sein Wort. Weil vielleicht sagt deine Seele, ja, aber das und das. Und warum hat Gott es nicht so gemacht? Und warum ist es nicht so? Und warum hat er zugelassen, dass mein Vater meine Mutter verlassen hat, als ich 3 Jahre alt war und ich dieses Trauma abbekommen habe? Warum hat er das zugelassen? Ich sag dir, Gott ist gut und er liebt dich. Und er war auch damals mit dabei. Er war mit dabei in deinen schwersten Traumata, in deinen übelsten Erlebnissen, die du hattest, war er mit dabei mit seiner Vaterliebe. Du warst dir dessen vielleicht nicht bewusst. Du hast ihm nicht vertraut. Du hast dich ihm nicht anvertraut. Aber er war da. Und er möchte auch diese tiefsten Traumata deiner Seele möchte er berühren. Und er möchte dich heilen, auch an diesen tiefsten Punkten der Ablehnung, an diesen tiefsten Punkten der Enttäuschung, an diesen tiefsten Punkten der Frustration. Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, Vater, ich beuge meine Knie vor dir und ich bekenne, du bist gut. Du bist gut in jeder Weise und zu jedem Zeitpunkt. Du bist gut. Du bist gut. Und weißt du, wenn du das tust, wenn du deine Knie beugst, also dann kommt er. Und Jesus hat gesagt, oder Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, wenn Jesus kommt, dann wird er uns taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Und das Erste ist immer, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber das Erste, was kommt, ist immer das Feuer. Und das Feuer reinigt. Das Feuer nimmt all das weg. Weißt du, all das weg, was dich in einer anderen Haltung noch sein lässt vielleicht. All die Selbstgefälligkeit, all die Selbstgerechtigkeit, ja auch die Sünde. Weißt du, Paulus sagt es ja, offenbar sind die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Spaltungen, Parteiungen, Saufgelage, Fressgelage, was auch immer, das sind diese Fleischessünden. Weißt du, Jesus möchte diese Dinge aus deinem Leben wegnehmen, weil sie hindern dich daran, die Vaterliebe Gottes wirklich in der Tiefe zu erfahren. Und genauso aber, wie er diese Klöpse aus deinem Leben entfernen will, genauso möchte er diese feinen Haltungen in deinem Herzen entfernen. Diese Haltungen von Selbstgerechtigkeit, diese Haltungen von religiöser Besserwisserei, diese Haltungen von Kritiksucht, diese Haltungen von Unabhängigkeit und immer irgendwie drüber stehen wollen, immer die Kontrolle behalten wollen. Er kommt da dran und er setzt dich frei. Das Feuer reinigt dich davon. Das Feuer reinigt dich. Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, ich kann es spüren. Der Heilige Geist beginnt zu fallen mit seinem Feuer. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für dein Feuer, Herr, das gerade jetzt fällt. Danke, Herr, für dein Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer. Oh, für dein Feuer, für dein Feuer, für dein Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer. Halleluja. Danke, Herr, für dein Feuer. Dein Feuer. Dein Feuer. Danke, Vater. Halleluja. Überall. Fällt überall im Raum. Lass ihn dir dienen. Lass ihn dir dienen. Er tauft dich mit Feuer. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn du spürst, wenn du das Bedürfnis spürst, in deinem Herzen, in deinem Innersten, deine Knie vor ihm zu beugen und zu sagen, okay, Herr, reinige mich, mach mit mir, was du möchtest, dann darfst du das tun, da wo du bist. Einmal darfst du das tun und du darfst auch rufen und darfst sagen, Herr, erbarme dich meiner, was auch immer du möchtest, aber einfach bring ihm einfach zum Ausdruck, Herr, hier bin ich, mach das mit mir, was du möchtest. Mach das mit mir, was du möchtest. Halleluja. Wenn du nach vorne kommen möchtest und hier knien möchtest, darfst du auch hier nach vorne kommen an den Altar. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass dein Feuer wirkt, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass dein Feuer reinigt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du heute noch mal ein Stück tiefer gehst, Herr. Wir danken dir, Herr. Herr, und weißt du, wenn du kommst und dich wirklich vor ihm beugst und wirklich sagst, ja, Herr, reinige mich mit deinem Feuer, dann komm in diese Erwartung, komm in diese Erwartung. Gott macht es, verstehst du? Komm in diese Erwartung, dass das, womit du noch gekommen bist, dass du es nicht mehr mit nach Hause nimmst, sondern dass es dein Leben verlässt heute Morgen hier, dass es nicht mehr länger in dir ist. Ja, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, sagt das Wort Gottes. Wir kehren um in diesem Glauben, dass er uns reinigt. Wir kehren um in diesem Glauben, dass sein Blut uns reinigt. Wir kehren um in diesem Glauben, dass er treu und gerecht ist und dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Reinigt von allem. Reinigt von allem in unserem Leben, was da nicht reingehört. Reinigt von Sünde, reinigt von den Werken des Fleisches, reinigt von den Gedanken, die uns verunreinigt haben. Reinigt einfach. Reinigt. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für dein Werk, Herr. Dass du tust überall hier im Raum, auch auf der Empore, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Werk, das du tust, Herr, über Livestream, Herr. Oh, ich kann das spüren. Das Feuer Gottes fällt. Das Feuer Gottes fällt. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, das, weißt du, wenn es im Zentrum der Sonne 15 Millionen Grad Hitze gibt, was kann da übrig bleiben? Was kann da übrig bleiben, was nicht reingehört? Also das ist die Energie des Feuers Gottes, die jetzt in dir brennt. Und in dem Namen Jesu Christi sagen wir, Herr, jede Macht der Sünde, jede Macht von Sucht werden. Nehmen jetzt Autorität, Herr, über Süchte, Herr, Drogensucht, Medikamentensucht, Handysucht, Spielesucht, Herr, Alkoholsucht, Herr. Rauchsucht, Nikotinsucht, Herr. Herr, wir nehmen Autorität, Herr, über alle diese Süchte, Spielsucht, Herr. Oh, danke, Jesus. Sexsucht, Pornografiesucht, Herr. Wir nehmen Autorität über diese Süchte in dem Namen Jesus, Herr. Wir nehmen Autorität darüber jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir danken dir, Herr, für dein Feuer, dein Feuer, dein Feuer, dein Feuer, Heiliger Geist. Danke für dein Feuer. Oh, danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer, Herr. Danke, Vater. Danke für dein Feuer. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du reinigst uns. Du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Ganz egal, ob ich dir jetzt die Hand auflege oder nicht, aber er reinigt dich. Er reinigt dich überall hier im Raum, auch über Livestream. Er reinigt dich. Er reinigt dich von allem, was da nicht reingehört. Er reinigt dich jetzt. Oh, huch, huch, huch, huch. Halleluja. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Wow, und du wirst nie mehr die gleiche sein. Du wirst nie mehr der gleiche sein. Weil das Feuer macht es. Das Feuer tut es. Halleluja. Das Feuer ist gründlich. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein gründliches Werk, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Fire. Fire, fire, fire, fire, fire. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du von dieser Feuertaufe aufstehst, dann wird das nicht mehr sein, was dich vorher noch gequält hat, was dich vorher noch unfrei gemacht hat, was dich vorher noch gebunden hat, es wird nicht mehr sein. Es wird einfach nicht mehr sein. Also bei manchen ist es vielleicht irgendwas, wirklich eine Sünde, eine Gewohnheitssünde. Bei manchen ist es vielleicht durch einfach eine Herzenshaltung, eine Gedanken, Gebäude, einfach eine Art zu denken. Halleluja. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke. Oh, danke. Danke, danke, danke, danke. Oh, tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke. Empfang es, empfang es. Empfang es da, wo du bist. Empfang es. Fire. Fire. Fire. Oh, Fire. Feier, tu dein Werk. Es ist ein tiefer Moment. Es ist ein tiefer Moment im Geist. Oh, ein Moment im Geist, den du mit ihm hast. Ein tiefer Moment. Ein tiefer Moment. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire. Fire. Fire. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Er wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Er wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag einfach dem Vater das, wovon du befreit werden möchtest. Und dann danke ihm im Glauben dafür, dass er es jetzt getan hat. Und du stellst dich da drauf, weil er liebt dich so sehr. Halleluja, dass er dich nicht so lässt, wie du bist. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Oh, danke. Touch. Halleluja, ein neuer Tag, der Liebe des Vaters. Weißt du, die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer ist das Geschenk des Vaters, ist der Segen des Vaters. Feuer, Feuer, danke Jesus. Das ist das Geschenk der Liebe des Vaters. Danke Vater, danke Vater, danke Vater. Oh, wir danken dir Herr, wir danken dir Vater. Dank dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach noch ein Gebet zusammen sprechen, einfach, wo wir das festmachen, einfach auch vor ihm. Und wo du einfach sagst, Vater, in dem Namen Jesus, beuge ich meine Knie vor dir, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Hier bin ich, Herr. Mach mit mir, was immer du willst, wie immer du es willst. Aber gerade jetzt reinige mich. Und jetzt kannst du ihm sagen, wovon? Jetzt kannst du ihm einfach diesen Punkt nochmal sagen, von dieser Gewohnheit oder von diesen Gedanken oder von dieser Herzenshaltung. Reinige mich. Reinige mich. Reinige mich durch dein Blut. Sag es durch dein Blut, Jesus. Danke, Jesus, dass du treu und gerecht bist und dass du mir die Sünde vergibst und mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass wenn du frei machst, der ist wirklich frei. Ich empfange diese Freiheit jetzt. Ich bin frei. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lass uns mal Jesus wirklich die Ehre geben. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, ihm sei die Ehre, ihm sei die Herrlichkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater, wir danken dir, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für dein Werk, Herr. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass wir die Zeugnisse hören werden. Schreib uns auch Zeugnisse. Weißt du, wenn du merkst, okay, ich habe hier etwas am Altar gelassen. Ja, sei das eine Angst oder sei das eine Sünde oder sei das eine Gewohnheit oder sei das eine Herzenshaltung oder was auch immer. Schreib uns einfach eine E-Mail und bezeug uns einfach, was Gott getan hat. Ist keine Schande. Wir werden es nicht mit deinem Namen irgendwo veröffentlichen. Ja, wenn du uns jetzt schreibst, okay, ja, ich habe meinen Chef bestohlen und meine Firma betrogen und jetzt hat Jesus mich davon befreit. Wir werden es nicht mit deinem Namen ins Internet setzen. Keine Sorge. Aber gib einfach Jesus die Ehre. Wir geben es einfach anonym weiter und du kannst es uns auch gerne anonym schreiben, was passiert ist. Einfach, ja, es gibt manchmal heftige Zeugnisse, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ja, ich habe schon manche Sachen gehört. Halleluja. Aber weißt du, Jesus macht frei. Amen. Halleluja. Und dann ist es so, wie wenn es nie gewesen wäre. Amen. Es ist so, wie wenn es nie gewesen wäre. Halleluja. Also lasst uns ihm die Ehre geben, so wie wenn es nie gewesen wäre. Amen. Danke, Jesus. Wen du frei machst, der ist wirklich frei. Halleluja. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und jetzt werden wir gleich eine zweite Gebetsrunde machen. Ihr dürft aber euch nochmal einen Platz setzen, so lang. Wir werden eine zweite Zeit haben. Ich habe ja gesagt, ich habe ja versprochen, wir werden heute jedem die Hand auflegen, dass er eine persönliche Begegnung mit der Liebe des Vaters hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir gleichzeitig auch für Kranke beten. Wir werden für Leute beten, die ein Wunder brauchen. Wenn wir einfach die Hände auflegen und auf dich zukommen und du hast ein spezielles Anliegen einfach, nicht eine Lebensgeschichte, sondern wirklich ein konkretes Anliegen, ja, oder du sagst, okay, bete für meine Augen, ich hab Makuladegeneration zum Beispiel, dann wollen wir einfach auch dafür beten und wollen dich segnen und wollen beten, dass du, wir erwarten das, ja, weil es passieren hier so viele Wunder, ja, dann wollen wir wirklich auch in der Gabe der Wunderwirksamkeit aktiv werden und auch in der Gabe der Heilung. Ich habe das Heilungsteam schon instruiert, dass sie wissen, worauf es ankommt, aber es kann sein, du bist einfach auch hier und du sagst, ja, ich möchte einfach eine neue Begegnung mit der Liebe des Vaters haben, dann ist es genauso für dich. Und wir werden nicht hier weggehen, bevor wir nicht jedem gedient haben. Jeden Sonntag werden es mehr Leute, aber das Versprechen gilt immer noch. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Wir beten für jeden, der hier ist und legen jedem die Hand auf. Und wir werden, ich glaube, das kann ich sagen, wir werden am Dienstag werden wir nochmal einen Ausgießungsgottesdienst machen hier. Wir werden am Dienstag nicht Intensivabend haben, sondern nochmal einen Ausgießungsgottesdienst. Ich glaube, das brauchen wir nochmal. Halleluja. Wir gehen ja von Tag zu Tag, von Gottesdienst zu Gottesdienst, aber ich spüre einfach, da ist so ein Zug, da ist so ein Hunger, da ist so ein Wirken Gottes drin in dem Ganzen und Gott schickt immer wieder so viele neue Leute, die einfach auch berührt werden müssen von Gott und gleichzeitig geht er bei den sogenannten alten Hasen immer tiefer und deswegen lasst uns einfach am Dienstag hier im Hauptsaal uns treffen um 7:30 und lasst uns Ausgießungsgottesdienst haben und dann schauen wir, wie es weitergeht dann. Was dann als nächstes kommt, sagen wir euch dann am Dienstag, aber am Dienstag werden wir wieder Gottesdienst machen. Aber jetzt an der Stelle, bevor wir dann einfach auch in die Dienstzeit geben, möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen, auch in diesen Boden, wirklich ein Saatkorn in diesen Wunderboden der Vaterliebe Gottes. Und ich möchte dich einfach einladen, ihn zu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich säen soll? Was möchtest du, dass ich geben soll? Weißt du, Gottes Reich wird gebaut in dieser Zeit und Gottes Reich wächst und so hat es einfach auch immer den Bedarf, auch wie das Wort Gottes sagt, dass Vorrat ist im Vorratshaus. Also wenn du dich daran beteiligen möchtest, du bist vollkommen frei, frag einfach den Heiligen Geist und er wird es dir zeigen, was du säen sollst heute Morgen. Du hast die Möglichkeit, wenn du hier live vor Ort bist, entweder in Bar zu geben, wenn wir die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist, kannst die eine Hälfte in den Eimer tun, die andere nimmst du mit nach Hause und überweist es in den nächsten Tagen, wenn du den Betrag nicht dabei hast oder wenn du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres möchtest. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der vom Finanzamt geprüft wird, dass wir alles auch satzungsgemäß verwenden. Dann kriegst du eine Spendenbescheinigung und kannst es von der Steuer absetzen. Ansonsten, wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du per Überweisung geben, du kannst per PayPal jetzt geben, du kannst auch die Kreditkarte benutzen und wenn wir deine Kontaktdaten haben, dann bekommst du auch eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres. Also säe einfach hinein im Glauben an das Wort Gottes, der sagt, wer sät, der wird ernten, ja? Und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Halleluja. Lass uns die Eimer durchgeben und das tun, was er uns gezeigt hat. Und während es passiert, kann die Astrid gleich nach vorne kommen und uns die Ansagen weitergeben, weil das wollen wir auch tun, bevor wir dann in Open End reingehen in diesem Gottesdienst. Astrid, komm nach vorne, gib uns einfach kurz die Ansagen weiter. Haben wir hier ein Mikrofon? Wo ist das Mikro? Hier ist ein Mikro. Okay. Halleluja. So, ihr lieben Eltern, bitte nach dem Gottesdienst holt eure Kinder ab. Und unser Kaffee hat wieder geöffnet. Es gibt Kaffee, Kuchen, Brezeln. 15 Uhr wird unser Kaffee geschlossen. Genießt einfach die Zeit der Gemeinschaft. Ach so, ja. Okay, also machen wir weiter beim Kaffee. Genießt einfach die Zeit der Gemeinschaft im Kaffee. Am Dienstag, habt ihr ja gehört, 19.30 Uhr Ausgießungsgottesdienst. Kommt einfach, es wird immer stärker und es geht immer tiefer. Und das ist, was wir alle brauchen. 19.30 Uhr am Dienstag. Am Donnerstag haben wir wieder um 19 Uhr unser Gebet. Du bist wichtig, dein Gebet wird gebraucht, komm einfach, bet gemeinsam mit uns, gemeinsam sind wir stark. Und um 19.30 Uhr geht es weiter mit unserer Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Wenn du noch nicht in der Schule bist, kannst du gern dreimal schnuppern oder dich auch gerne über unsere Homepage anmelden. Am Samstag gibt es von 8 bis 16.30 Uhr einen Glory Life Erste-Hilfe-Kurs. Und wer daran teilnehmen möchte, sind noch freie Plätze. Meldet euch einfach beim Hans-Peter. Hans-Peter, bist du da? Ah, hier sitzt er. Meldet euch einfach beim Hans-Peter und die sind noch Plätze frei und Gebühren werden übernommen. Und nächsten Sonntag geht's natürlich weiter, 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Dann haben wir noch das neue Songbuch von der Pastorin Irina. Das könnt ihr im Glory Shop kaufen und auch online bestellen. Dort sind Texte, Melodien und Akkorde ausgewählter Songs von den wunderbaren Alben Heiliger Geist weh in unserem Land, Redeemer und Tief in mir brennt ein Feuer enthalten. Und dann haben wir noch eine Vorschau. Am 1. Oktoberwochenende, Samstag, 5. Oktober und 6. Oktober, haben wir ein Herrlichkeits- und Aktivierungswochenende. Und zwar die Söhne der Herrlichkeit, Lieblinge des Vaters. Wow, möchtest du immer tiefer erfahren, wie sehr der Vater dich liebt, dann komm auch zu diesem Samstag. Da ist eine Anmeldung erforderlich und der Tag ist von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Da wirst du als Liebling des Vaters auch noch aktiviert. Und am Sonntag haben wir einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, wo der Herr seine Lieblinge heilt, befreit und wiederherstellt. Und alle sonstigen wichtigen Termine findet ihr in unserem neuen Aufbruch Juli, August, der am Welcome-Tisch und am Infoständer ausliegt. Halleluja. Und von mir noch zwei Infos, und zwar wir suchen noch jemand für die Leitung unseres CD-Tisches. Wenn du dir vorstellen könntest, diesen verantwortungsvollen Dienst zu übernehmen, dann melde dich einfach bei uns. Und außerdem werden wieder frisch Kindermitarbeiter gesucht nach den Sommerferien. Wenn es wieder voll startet, auch mit den Kindern, suchen wir zusätzliche Mitarbeiter. Meldet euch einfach entweder beim Christian oder beim Timo und sag Bescheid, wenn du dir das vorstellen kannst. Und dann machen wir es so, jetzt hier am Ende des Gottesdienstes. Wir werden ja Open End machen hier, weil es wird ein bisschen dauern, bis wir allen gedient haben heute. Aber für alle, die online zuschauen, gibt es auch die Möglichkeit, dass du über Telefon für dich beten lässt. Und zwar werden wir es so machen. Ich werde als erstes hier für die Heilungsdiener und auch diejenigen, die am Telefon beten, werde ich hier beten und ihnen dienen. Und so etwa nach 10 Minuten, also 10 Minuten, wenn die Ausgießung begonnen hat etwa, dann könnt ihr über Livestream, die ihr über Livestream zuschaut, aber ihr könnt dann anrufen über Telefon und die Nummer wird da eingeblendet, die kannst du dir notieren, 07158175810, und kannst da für dich auch persönlich beten lassen. Wir haben so viele Zeugnisse, auch was über Telefon immer wieder passiert, also mach davon Gebrauch. Aber wie gesagt, 10 Minuten nach Beginn der Gebetszeit sind die Leute erst am Telefon. Okay? Außerdem möchte ich euch bitten, ihr Eltern, dass ihr, bevor ihr euch anstellt hier für die Ausgießung, ja, dass ihr zuvor eure Kinder aus dem Kinderdienst abholt. Ja. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil die Kindermitarbeiter auch irgendwann Feierabend machen wollen. Und zweitens, aber auch noch ein wichtigerer Grund geistlich, dass du auch deine Kinder hier mit in die Ausgießung bringst, weil die sollen es auch empfangen. Ja, das ist nicht nur für Erwachsene hier. Aber jetzt am Donnerstag war es, ja genau, am Donnerstag, als wir gebetet haben, am Schluss irgendwann um 11 für ein Mädchen gebetet, 10 Jahre alt, so stark berührt worden vom Heiligen Geist, wirklich, wirklich gezittert im Heiligen Geist. Das ist Hammer, ne? Wie Gott Kinder berührt. Ja? Das ist nicht weniger als bei Erwachsenen. Ja? Also bring deine Kinder ruhig mit auch in die Ausgießung, die sollen das auch miterleben. Ja? Und dann nochmal der Hinweis, weil vielleicht nicht alle bei der Begrüßung gehört haben, wenn du aus einer anderen Gemeinde hier bist, einfach weil du gehört hast, dass Gott seinen Geist ausgießt, dann möchte ich dir auch nochmal sagen, wir wollen dich nicht von deiner Gemeinde abwerben in irgendeiner Weise, sondern wir wollen, wenn du hier empfangen hast, dass du wieder in deine Gemeinde gehst und dort einfach das weitergibst, was du empfangen hast, die Liebe des Vaters fließen lässt, einfach hier nimmst und dann dort weitergibst. Also egal, weißt du, diese Ausgießung ist nicht charismatisch, nicht freikirchlich, nicht landeskirchlich, nicht katholisch, nicht methodistisch, nicht baptistisch, sondern es ist allumfassend. Amen. Für den Leib Christi. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, keine Glory Life Ausgießung. Okay, dann wollen wir noch die Tücher auch segnen, genau. Für alle die nicht hier sein können, wollen wir die Herrlichkeit Gottes freisetzen, dass sie auch auf die Leute kommt, die nicht hier sein können, die vielleicht ein Wunder brauchen, die vielleicht Heilung brauchen, die vielleicht kreatives Wunder brauchen, dass sie empfangen auch durch die Auflegung der Tücher. Also kannst du ein Tuch da in den Korb reintun. Wenn wir jetzt gleich die Sammlung segnen, segnen wir hinterher auch noch die Tücher. Okay, gut. Habe ich noch irgendwas vergessen, was wir noch ansagen müssen? Nein. Okay, also dann segnen wir die Sammlung als erstes. Streckt einfach eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass es für dich ist es nicht einfach Geld, Herr, sondern für dich ist es ein Teil unseres Lebens, Herr. Weil wir haben dieses Geld verdient, wir haben dieses Geld bekommen, wir haben es von dir bekommen letztendlich, aber auch durch unsere Hände Arbeit und es dient uns dazu, dass wir leben können. Aber wir haben einen Teil dieses Lebens gegeben, Herr, in dein Reich hinein, Herr, damit es dort ewiges Leben hervorbringt, damit es dort ewige Frucht hervorbringt. Und so danke ich dir, Herr, dass jedes einzelne Saatkorn ewige Frucht bringt, Herr. 30-fach, 60-fach und 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Jetzt segnen wir die Kleidungsstücke und Tücher. Halleluja. Ja, tu es noch schnell rein. Danke, Vater. Streckt eure Hände aus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr, das außer Raum und Zeit ist, Herr. Und Herr, so wie die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes hier im Raum ist, Herr, so setzen wir frei, Herr, übernatürliche Begegnungen, Herr, wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hinkommen, Herr. Übernatürliche Begegnungen, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr, mit deiner Heilung, Herr, mit deiner Befreiung, Herr, mit deiner Auferstehungskraft, Herr. Wo immer diese Tücher aufgelegt werden, Herr, kommt neues Leben, Herr. Leben aus den Toten, Herr. Danke, Vater. Die Kranken werden gesund, die Gebundenen werden befreit. Die Toten werden auferweckt, Herr. Danke, Jesus. Durch die Liebe des Vaters. Wenn du eine Person vielleicht hast, die noch nicht gläubig ist, noch nicht bekehrt ist, Jesus noch nicht kennt, dann haben wir schon einige Zeugnisse bekommen. Manche machen das, die nehmen dann so ein Tuch. Es gibt ja auch diese Tücher, die du hinten am Büchertisch bekommen kannst, ja, die du mitnehmen kannst. Und dann, also die hier gesegnet sind. Und dann nähen sie dieses Tuch zum Beispiel ins Kopfkissen ein. Oder sie legen es unter das Leintuch oder so. Und die Person schläft drauf. Und der Vater begegnet ihr im Traum oder wie auch immer, wirkt an ihrem Leben und führt sie zu Jesus. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Halleluja. Okay. Es ist gesegnet. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Ihr Lieben, jetzt darf das Lobpreisteam wieder nach vorne kommen. Weil jetzt wollen wir reingehen, wirklich auch in diese Zeit des Dienstes. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch mit dabei sein, dich mit einweichen lassen. Wir können jetzt selber Livestream nicht die Hände auflegen, aber wir haben so viele starke Zeugnisse auch von Leuten, die über Livestream wirklich Starkes erleben. Zum Beispiel letzten Sonntag hat hier die Anne ihr Zeugnis gegeben, wie sie über Livestream zugeschaut hat und wie Jesus sie so mächtig berührt hat, wie sie ihm in die Augen schauen durfte. Er sie aufgefordert hat, ihm in die Augen zu schauen und sie hat es einfach weggehaut und einfach am Livestream in ihrer Küche oder in ihrem Wohnzimmer oder wo immer sie da stand. Und weißt du, das kannst du auch erleben über Livestream heute. Also bleib dabei, weil jetzt wird es gleich nochmal, wenn wir jetzt in diese Phase reingehen, ich sage immer so, das ist die intensivste Phase. Da wird die Dimension auch des Stromes Gottes nochmal auf ein anderes Level gehen. Und wenn du einfach sagst, jawohl, ich möchte wirklich heute eine tiefere Begegnung mit dem Vater, mit Jesus erleben, dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen und darfst dir dienen lassen und dich einfach hier vorne aufstellen Und wir werden uns einfach bewegen im Raum mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Strom, das ist ein Fluss. Geh nicht danach, ob du gleich die Handauflegung bekommst oder ob jemand an dir vorbeigeht. Manchmal, ich laufe immer gerne mal von hier, mal von da. Einfach so, wie der Heilige Geist mich führt, wie der Strom einfach geht. Wir wollen einfach diesem Strom folgen. Also hab Geduld. Ja, wenn du willst, dass dir die Hand aufgelegt wird, dann stell sicher, dass du nicht nach Hause gehst, bevor dir die Hand aufgelegt ist. Zwischendurch frage ich ja immer wieder, wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt, dann kannst du dich melden und dann geht's weiter. Aber lass dich da in keiner Weise irgendwie unter Stress oder Druck bringen. Auch zeitlich, ich habe ja gesagt, in der Ausgießung müssen wir einfach die Uhr loslassen. Die müssen wir einfach abgeben. Uhr gibt's nicht mehr. Halleluja. Uhr in der Herrlichkeit Gottes, das passt nicht zusammen. Wir haben ja mal dieses Urwunder erlebt bei uns, als ich darüber gesprochen habe, dass die Herrlichkeit Gottes auch über der Zeit steht. Und dann hat diese Uhr, also es war in einem anderen Raum noch, das war in unserem alten Zentrum, da hat diese Funkuhr, als ich das gepredigt habe, hat diese Funkuhr angefangen zu rennen und zu sausen und zu sausen und zu sausen. Und nach 10 Minuten ist sie wieder stehen geblieben und ab da ist sie 4 Stunden vorgegangen. Gottes Zeit. Amen. Gott ist unserer Zeit voraus. Und egal, was passiert ist, die nächsten Tage, die bekommt ja ständig eigentlich das Signal über die richtige Uhrzeit per Funk. Aber sie ist immer auf dieser Zeit geblieben, 4 Stunden. Und Gott wollte uns damit zeigen, ich stehe über der Zeit. Die Zeit gehört mir. Deine Zeit, wie heißt es im Wort Gottes? Deine Zeit steht in seiner Hand. Also, lass dich nicht unter Stress bringen, sondern geh einfach mit dem Flow. Auch wenn der Heilige Geist dich berührt, weißt du, vielleicht berührt er dich auch ohne Handauflegung und du kannst plötzlich nicht mehr stehen, du merkst, du fällst um, dann bleib einfach liegen, ist wunderbar. Gib dem auch Zeit, ja, was Gott tut, auch während du liegst, gib dem Zeit. Du musst nicht sofort wieder aufstehen, du musst nicht sofort wieder denken, oh, ich muss Platz machen für andere oder so. Wir haben genug Platz hier überall im Raum verteilt, ja, kein Problem. Hab auch keine Angst irgendwie, dass jemand auf dich drauffallen könnte oder so. Es ist noch nie jemand irgendwas wirklich Ernsthaftes passiert hier. Halleluja. Also hab keine Angst, sondern gib dich einfach, überlass dich einfach dem, was der Heilige Geist tun will in deinem Leben. Amen. Und gib dem die Zeit. Manche werden Visionen haben vielleicht, werden Gott sehen oder werden von ihm mit in den Himmel genommen werden. Wir haben starke Zeugnisse, wo jemand zum Beispiel erzählt hat, dass er sein Sohn, durch eine Fehlgeburt verloren hat, wie er dem begegnet ist im Himmel bei einem dieser Ausgießungsgottesdienste. Jesus hat ihn zu diesem Sohn genommen und er hat mit diesem Sohn geredet und der Sohn mit ihm geredet und so weiter. Ist der Hammer, da kannst du nur noch weinen, ja, wenn du sowas erlebst. Also gib dem Zeit, wenn du weinen musst, dann ist gut, dann weinst du. Wenn du lachen musst, dann lachst du, ist auch gut. Wenn die Kraft Gottes dich umherwirft, dann wirft sie dich umher, haben wir auch keine Angst. Halleluja, wie auch immer. Wo der Geist des Herrn ist was? Okay, also geben wir ihm einfach Freiheit, so zu wirken, wie er das möchte. Wichtig ist noch eins, bitte lasst nur die autorisierten Beter für euch beten. Ja, die haben Schildchen auch. Lasst nur die mit Schildchen sind, einfach für euch beten, die autorisierten Beter. Weil wir wollen nicht, dass einfach jeder jedem irgendwie die Hände auflegt. Weil gerade in solchen Ausgießungen gibt es manchmal auch Leute, die einfach mit reinkommen und denken irgendwie, sie sind die super Gesalbten, aber haben noch ein paar andere Geister auch noch mit dabei und die wollen wir nicht übertragen haben, okay? Also deswegen haben wir die Leute geschult, die Hände auflegen, die wissen, was sie tun und da könnt ihr vertrauen und bitte also auch sonst niemand einfach beten. Okay? Gut. Okay, als erstes werden wir es so machen, dass einfach alle die heute im Heilungsdienst oder im Gebetsdienst einfach mit Hände auflegen, dass ihr nach vorne kommt oder auch die am Telefon beten für Leute, die anrufen, werden wir als erstes für die beten, sodass einfach dann auch über Telefon die Leute anrufen können. Ihr dürft als erstes nach vorne kommen und ich werde einfach euch dienen in diesem Strom. Und das Lobpreisteam spielt im Hintergrund und wichtig ist, wir sind alle gemeinsam, ich sage immer so, wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Es ist das Wohnzimmer des Vaters. Und in diesem Wohnzimmer des Vaters ist vor allen Dingen Ausrichtung auf den Vater, ist vor allen Dingen Anbetung des Vaters. Und deswegen, das Lobpreisteam ist nicht nur da, um im Hintergrund irgendwie eine Musikkulisse zu schaffen, sondern das Lobpreisteam ist da, damit wir alle wirklich gemeinsam die ganze Zeit über einfach Gott anbeten, einfach in seiner Gegenwart sind. Weißt du, er ist so wunderschön, du kannst ihn immer anbeten. Ich habe jetzt gerade ein neues Lied entdeckt. Ich persönlich habe ein neues Lied entdeckt im YouTube. Das heißt, He is Wonderful. Und da wird eigentlich fast nur die ganze Zeit wiederholt, he is wonderful, he is beautiful, he is wonderful. Aber ich sag dir, es läuft bei mir seit Tagen in der Dauerschleife, dieses Lied. Und wenn immer ich nur meinen Gedanken darauf richte, dann fange ich schon an zu weinen, weil das einfach so stark ist. Er ist einfach so wunderbar. Er ist es so würdig, angebetet zu werden. Und deswegen einfach, seid wirklich in dieser Haltung der Anbetung die ganze Zeit. Lass uns einfach mal alle zusammen aufstehen und lass uns beginnen, ihn anzubeten. Und wir wollen einfach, Heiliger Geist, wir wollen dich willkommen heißen hier heute Morgen, Herr. Herr, weiter willkommen heißen. Du hast schon so mächtig gewirkt, du hast schon so viel getan, du hast schon so viel Wunder getan, du hast so viel Herzen berührt, du hast Menschen verlorene errettet, Herr. Du hast Dinge getan, Herr, einfach, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, die wir uns nicht ausgedacht haben, die jenseits von dem ist, was wir erbitten oder erdenken können, Herr. Und wir danken dir, Vater, dass in diesem Strom der Vaterliebe Gottes, Herr, alles Mögliche ist, Herr, mehr, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Und wir danken dir, Herr, dass diese Wirksamkeit jetzt durch uns fließt, Herr, wenn wir Menschen die Hände auflegen. Danke, Herr, dass es durch jeden Einzelnen vom Heilungsteam fließt, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Oh, mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Ja, ja, der Strom Gottes. Oh, der Strom Gottes, in dem alles möglich ist. Der Strom Gottes, in dem alles möglich ist. Glory. Lass uns ihn anbeten. Glory to gib ihr mehr, gib ihr mehr. Nehmen Sie weg mit dir. Oh. Oh. Jesus. Take it. Oh, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, füll sie. Füll sie. Füll sie. Füll sie. Wer ist noch vom Heilungsteam? Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Da ist es. Strom Gottes. Touch. Touch. Touch. Halleluja. Halleluja. Oh, es ist Gott. Es ist Gott. Oh, es ist Gott. Wem habe ich noch nicht gedient vom Heilungsteam oder Gebetsteam? Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Werk. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Überfluss. Johannes 10,10 heißt es, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja, dieser Überfluss fließt. Wenn du einfach aus diesem Überfluss empfangen möchtest, gerade jetzt, dann komm einfach nach vorne. Jeder, der das möchte, du kannst nach vorne kommen. Und wir dienen dir hier und wir legen dir die Hand auf. Und wir geben dem Heiligen Geist die Zeit, Halleluja, dass er dich berühren kann in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, Herr. Oh, vom Thron Gottes, Herr. Danke, Herr, für eine ganz, ganz neue Begegnung mit dir, Herr. Eine ganz neue Realität, Herr, von dir. Oh. Oh. Qualitätszeit mit dir, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, der Heilige Geist. Ich kann es wirklich sehen, der Heilige Geist berührt wirklich diesen ganzen Ort. Oh, er hittet wirklich, er trifft diesen ganzen Ort. In Jesu Namen. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Oh, mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, tiefer in dir. Tiefer in dir, Herr. Tiefer in dir. Touch him, Lord. Jesus. Tiefer in dir, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Danke, Vater. Danke für diese persönliche Begegnung. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Also bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für die Kinder Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Oh. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke für neue Kraft, Herr. Neue Kraft von dir. Halleluja. Danke, Vater. Oh, da ist es. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt ruhig weiter nach vorne kommen. Kommt ruhig weiter nach vorne. Dann können die von hinten nachkommen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass dieser Geist der Knechtschaft am Kreuz von Golgatha bereits besiegt ist. Ja. Und wir nehmen aus dem Zentrum der Herrlichkeit heraus Autorität über diesen Quälgeist, der diese Familie knechten möchte. Im Namen Jesus. Und wir sagen, verlass jetzt diese Familie in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Oh. Halleluja. Vater-Tochter-Zeit, Herr. Lass sie Epheser 2, Vers 6 erleben, Herr. Versetzt an himmlische Orte in Christus. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Oh, danke, Herr, für deine Heilung, Herr. Jesus anbeten und lassen Sie ihm die Ehre geben, auch für alles, was passiert, auch wenn Zeugnisse einfach sind, wenn Menschen geheilt werden, Wunder passieren. Einfach, kommt einfach ruhig ans Mikrofon nach vorne, hier ist das Mikrofon und gebt einfach weiter, was passiert. Im Strom passieren so viele Dinge. Es baut wieder den Glauben auf von anderen, es verstärkt wieder alles. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Halleluja. Auch wenn du ein Erlebnis hast, vielleicht mit Jesus im Himmel. Er zeigt dir etwas. Er nimmt dich weg, er entrückt dich in den Himmel oder was auch immer. Dann komm einfach nach vorne und gib's einfach weiter. Sag mir einfach, was du gesehen hast und dann lasse ich es dich weitergeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Welches Bein? Hm. Okay. Kommt es von der Hüfte oder kommt es vom Knie? Okay. Für deine Kraft jetzt, Herr, die jetzt in dieses Bein hineingeht, Herr, und diese Schmerzen weichen jetzt, die Kraft des Blutes Jesu, jetzt zurück in Jesus. Und danke, dass du hineingehst und das Problem mit deiner Kraft in Jesu Namen. Tausend Generationen knien in Anbetung. Segen, alle Ehre sei dein Name. Halleluja. Dein Name ist größer, dein Name ist größer. Von mich reicht an dich heran. Lassen Sie ihn anbeten. Anbetung hier, weißt du, ihm sei alle Ehre. Ihm sei alle Ehre. Dein Name ist größer. Oh ja. Ihm sei alle Ehre. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Namen Jesus befehle ich jedem Geist der Schlaflosigkeit, dich zu verlassen jetzt. Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Unruhe. Und raus aus deinem Körper. In Jesu Namen. Und jede Metastase löst sich auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Von Kopf bis Fuß durch sie durch. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Für deine Liebe. Danke, dass du sie einhüllst in deiner Liebe, Herr. Wie in einem Kokon, Herr. Ein Kokon deiner Liebe, Herr. Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Danke, Papa, dass du sie mit dir in dein Versteck nimmst. In dein Versteck, Herr. Da, wo nur sie und du bist. Da, wo nur sie und du bist. In Jesu Namen. Proclame, tu es saint, l'univers. was von dir. Oh, mach ihr Herz ganz weit, Herr, für ihn. Mehr. Lass es in sie hineinfließen. Ich sah eine Weltkugel und diese Weltkugel war erfüllt von der Liebe Gottes und wir sind in diese Nationen, in die Städte hinausgegangen. Das, was wir hier empfangen haben, haben wir in diese Hauptstädte und in unsere Dörfer getragen. Und die Menschen werden erfasst werden von dieser Vaterliebe und ich sah, wie Feuerflammen von den Städten hervorkamen, wie Gloryhäuser entstanden sind, wie Hauskreise in den Gemeinden entstanden ist und wie die Menschen sich in dieser Armee Gottes eingereiht haben. Aber seid kühn und seid mutig, geht vorwärts und tragt diese Vaterliebe hinaus in die Welt. Halleluja. Manche werden sehr stark, sofort sehr stark berührt. Bei manchen ist es vielleicht so, dass du erstmal wie denkst, oh, ich spüre gar nichts. Aber weißt du, die Gegenwart Gottes imprägniert dich und es geht weiter. Und du wirst merken, wie er in deinem Leben weiter wirkt. Es kommt nicht auf die äußere Manifestation an. Und weißt du, wenn du merkst, auch nach diesem Gottesdienst, ich will mehr oder da ist noch mehr für mich, dann empfehle ich dir einfach, komm einfach am Dienstag wieder zum Ausgießungsgottesdienst. Dienstags haben wir ja, jetzt am Dienstag haben wir ja nochmal einen Ausgießungsgottesdienst. Und dann lass weiter für dich beten. Weißt du, das ist total in Ordnung. Gott geht immer tiefer. Ich kann das sehen, auch bei einigen, die jetzt schon ein paar Mal für sich am Beten lassen, hier in diesen Ausgießungsgottesdiensten, wie es jedes Mal tiefer geht und mir jedes Mal etwas Neues geschieht. Halleluja. Also bleib einfach dran, bleib einfach drin in dem Strom. Gell? Thank you. Komm, mehr, mehr, mehr, Vater. Mehr. Oh, mehr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, im Wohnzimmer des Vaters. Die ganze Familie, Herr. Die ganze Familie im Wohnzimmer des Vaters. Oh. Im Wohnzimmer des Vaters. Die ganze Familie im Wohnzimmer des Vaters. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Werk. Gib mir, Herr. Vater, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Zeig ihm etwas davon, Vater. Zeig ihm etwas davon, gerade jetzt. In Jesu Namen. Fülle ihn mit deiner Vaterliebe. Fülle ihn, Heiliger Geist. Mehr. Bleib einfach, lass dich weiter einweichen. Er ist noch nicht fertig. Halleluja. Lass ihn einfach weiter tun. Danke, Jesus. Wie heißt du? Luis. Danke, Herr, für den Luis. Danke, Vater, dass du ihm gerade jetzt mit deiner Liebe dienst, Herr. Vater, dass du dich ihm zeigst. Dass er eine Begegnung hat mit dir, Jesus. In seinem Herzen, Herr. Im Himmel. Gerade jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Einfach Zeit. Ich lieb dich, Herr, mit deiner Gegenwart. Amen. Oh, die Gegenwart Gottes ist so stark da. Oh. Danke, Herr. Mehr, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, oh, mehr Herr, mehr Herr, hüll sie ein, Herr. Oh, hüll sie ein, Herr. Hüll sie ein, Herr, in deiner Vaterliebe, Herr. Oh, hüll sie ein, Herr. Oh, hüll sie ein, Herr. Oh, oh, touch the Lord. Touch the Lord. Danke, Vater. Ich lieb dich, Herr. Ich lieb dich, Herr. Nimm ihn mit dir. I love you, Lord. Nimm ihn mit dir weg. Love your presence. I love you, Lord. I love your presence. Danke, Vater. Ich danke dir, Herr, für alles, was du bist. Vater-Tochter zeigen. Zu seinen Füßen. Ich danke dir, Herr, für alles, was du bist. Danke, Vater. Ich danke dir. Danke, Vater. I love your presence. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Durch und durch. Und du hast jeden Tag ihres Lebens aufgeschrieben in dein Buch, bevor sie hier auf diese Erde gekommen ist. Gerade jetzt, Vater, verbinde sie mit diesem Buch, ihres Lebens, diesem Buch für jeden Tag, dass jeder Tag ihres Lebens durch das finstere Tal, fürchtest du kein Unglück. Denn er ist bei dir. Dein Stecken und Stab, sein Stecken und Stab trösten dich. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deines Herrn. Er salbt dein Haupt mit Öl. Er schenkt dir voll an. Nur Gutes, nur Barmherzigkeit folgen dir dein Leben lang. Bleiben im Haus des Herrn. Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Nimm ihn hinein in diesen Raum der Begegnung. Oh, wo er dich täglich erlebt. Täglich deine Liebe. Täglich deine Liebe. Täglich deine Liebe erlebt. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Du solltest dir tatsächlich vielleicht ab und zu mal eine Decke über den Kopf ziehen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Geborgenheit in deiner Vaterliebe, Herr. Danke, Vater, für diese Geborgenheit in deiner Vaterliebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass es da keinen Mangel gibt, Herr. Gott, ich sehe wirklich, wie du sitzt, wie du wirklich richtig sitzt, bequem sitzt in der Liebe des Vaters. Wirklich zu Hause in der Liebe des Vaters. Sitzend in der Liebe des Vaters. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für diese kostbare Tochter. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, weich sie ein heute Morgen, Herr. Weich sie ein in deiner Liebe. Weich sie ein, Herr, in deiner Liebe. Weich sie ein. Oh, Jesus. Jesus. Oh, durchströme sie, durchflute sie. Flute sie mit dieser Liebe. Flute sie. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Die Weite, die Breite, die Tiefe, die Höhe deiner Liebe, Herr. Füll sie, füll sie, füll sie mit der Weite, der Breite, der Tiefe, der Höhe. Oh, weites Land, weiter Raum. Oh, Jesus, Jesus. More Lord, more Lord, oh more Lord, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Danke Vater, danke Vater, danke Vater. Oh, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Mehr Herr, hüll sie ein, weich sie ein, Herr. Danke, Vater. Weich sie ein, Herr, in deiner Liebe. Oh, danke, dass du sie gerade jetzt berührst mit deiner Liebe. Gerade jetzt. Oh, dass die Ruhe Gottes, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ja, als alles Äußere, als alles, was im Äußeren ist. Das ist dieser Friede Gottes. Halleluja. Auf deine Kinder. In Jesu Namen. Ganze Familie. Im Frieden Gottes. Danke, Vater. Frieden Gottes. Das Wort sagt, da ist noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Eine Ruhe. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Oh, mehr, Herr, mehr von dir. Mehr von dir. Füll sie, füll sie, füll sie. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie. Bleib einfach, bleib einfach. Lass dich, lass ihn dir weiter dienen. Bleib einfach, bleib einfach. Halleluja, mehr, Vater. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Mehr, mehr. Oh, puh. Geist, Seele und Körper, Herr. Jede Zelle durchdrungen von deiner Liebe, Herr. Durchdrungen von deiner Kraft, Herr. Durchdrungen, Herr. Durchdrungen von dir. Oh, danke, Vater. Durchdrungen von dir. Durchdrungen von dir. Durchdrungen, durchdrungen. Halleluja. Halleluja. Es ist übrigens auch wichtig für dich zu wissen, du musst nicht immer genau wissen, was passiert. Du musst nicht nach Hause gehen und sagen können, okay, das und jenes hat er bei mir getan. Das und jenes ist passiert. Sondern, wie ich vorher gepredigt habe, Epheser 3, Vers 20, er tut über die Maßen mehr, als wir nur erbitten oder erdenken können. Das heißt, es ist jenseits unserer Vorstellung. Oh, das, was er tut, ist jenseits unserer Vorstellung. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Es ist jenseits unserer Vorstellung. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, über die Maßen mehr. Oh, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder denken. Über die Maßen mehr. Danke, Vater. Über die Maßen mehr. Oh, über die Maßen mehr. Oh, über die Maßen mehr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, tu dein Werk. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Vater. Tu dein Werk. Halleluja. Wer hat noch kein Gebet empfangen? Komm her. Nur mutig. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk. Tu dein Werk gerade jetzt. Tu dein Werk gerade jetzt. Tu dein Werk gerade jetzt. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Denkt auch daran, uns eure Zeugnisse zu schicken, was Gott getan hat, auch von den Heilungen, von den Wundern, die passiert sind. Manche Sachen kannst du erst in den nächsten Tagen feststellen, aber dann schreib uns einfach ein Zeugnis, schreib uns einfach einen Bericht, was er tut. Halleluja. Wer will zuerst? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ihn füllst. Danke, Jesus, dass du ihm begegnest. Oh. Oh. Über alle Vorstellungen. Oh. Danke, dass du ein richtig übernatürliches Erlebnis mit dir gibst. Danke, Vater. Es wird kommen. Vater ist da. Es wird kommen. Oh, der Vater ist da. Der Vater ist da und er liebt uns so. Danke, Vater. Und er liebt uns so. Danke, Vater. Er liebt uns so. Danke, Vater. Er liebt uns so. Danke, Vater. Er liebt uns so. Danke, Vater. Er liebt uns so. Ich sehe einfach, wie du wirklich mit so einem überdimensionalen Strohhalm, aber das ist wirklich so, wie du aufhast, aber es ist ein Strohhalm, und wie du wirklich an diesem Rohr saugst, und dieses Rohr geht direkt in den Strom der Liebe des Vaters, direkt in den Strom Gottes, in den Strom im Sohn vom Thron, direkt da rein. Und du hast wirklich dieses Saugrohr da angesetzt, und du saugst von diesem Strom, und du empfängst von diesem Strom. Es hört nicht mehr auf. Jesus. Deine heilende Kraft jetzt. Wie heißt du? Ich heiße Barbara. Ja, genau. Danke, Herr, dass du durch Barbaras Hände fließt, Herr, zu Maya, Herr. Und dass sie dort, Herr, wo sie ist, Herr, die Hände auflegen wird, Herr, und deine heilende Kraft wird fließen. In Jesu Namen. Ich übertrage dir jetzt diese Kraft in Jesu Namen. Halleluja. Wem ist noch nicht gedient worden? Dann komm einfach. Oh ja, Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Oh, tief, lass sie tief einmal. Oh. Manche werden vielleicht so weggenommen, so ruhen im Geist, dass es sein kann, dass du vielleicht eine Stunde nicht aufstehen kannst oder zwei. Kein Problem. Die Hausmeisterin wohnt hier im Haus, du kannst liegen bleiben. Halleluja. Spätestens heute Abend dann lässt sie dich raus. Oh, diene ihr Vater. Oh, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Right now, Jesus' name. Frei. Jesus' name. Besser geworden. Halleluja. Das heißt, auf dem Ohr hörst du jetzt besser als auf dem linken Ohr? Richtig. Okay, das heißt, das linke muss jetzt noch besser werden auch. Okay, dann bete ich jetzt noch für das linke Ohr. Sag in dem Namen Jesus, Ohr, komm in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Öffne dich weit. Weit jetzt. Weit jetzt. Weit. Das ist das Gute. Ist jetzt hier. Noch etwas schwächer als das. Ist besser geworden im Vergleich zu vorher. Kannst du nicht sagen. Okay, dann spreche ich nochmal rein. Können noch besser werden. Okay. Vater, in dem Namen Jesus. Oh, da ist es. Für die Gehörknochen, für sämtliche Teile des Ohres. Ich setze jetzt die rekreative Kraft Gottes frei, dass dieses Ohr rekreiert wird in dem Namen Jesus. Rekreiert wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt in Jesu Namen. Nehme es zurück in der Zeit, jetzt um 40 Jahre, dass es in den Zustand kommt, wie es vor 40 Jahren. Jetzt. Das ist in Jesu Namen. Halt mal das Ohr zu. So, hast du hier den Vergleich, jetzt das Ohr zu halten? So, wie ist jetzt? Jetzt ist Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Amen. Der Vater liebt dich. Halleluja. Wer hat noch kein Gebet empfangen? Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Danke für die Einweichung in deinem Wirken, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Oh, wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Oh, ja, lass sie fliegen mit dir. Oh, hoch, hoch fliegen im Raum des Geistes. Auch im Raum der Töne. Hoch fliegen. Hochfliegen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr. Oh, er bläst unter deinen Flügeln. Jesus. Halleluja. Zähne. Ein Wunder, eine Zähne. Halleluja. Danke, Vater. Danke, oh, danke, Vater. Oh, danke, Herr, dass dein Feuer jetzt in diese Zahn hineingeht, Herr. In Jesu Namen und jede Entzündung geht raus. Oh, Jesus. Alles, was nicht in der Ordnung Gottes ist, kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. Amen. Amen. Alles, was nicht ist, kommt in Existenz. Jesus. Jesus. Halleluja. Ja. Ja. Hast du auf beiden Ohren noch eine Schwerhörigkeit? Gleich auf beiden. Okay, also wenn du jetzt so, das ist dumpf. Also, so? Ja klar, aber ist es, ja, ist immer noch okay. Also nicht so stark auf jeden Fall, die Schwerhörigkeit. Danke, Vater, dass du sie wirklich einhüllst in der Liebe des Vaters. Gerade jetzt, ja. Oh, was kein Ohr gehört hat, Herr, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Und so danke ich dir, Herr, dass du ihre Ohren öffnest, Herr. Oh, für die Liebe des Vaters, öffne ihre Ohren gerade jetzt, in Jesu Namen. Geöffnet in Jesu Namen. Jesus, Jesus, Halleluja, Halleluja. Und was kein Auge gesehen hat, Herr, du hast es für die, die dich lieben, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Nimm deine Tochter mit dir, Vater. Jesus. Oh, Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Werk. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Touch, Lord Jesus. Oh, lass sie ruhen in dir, Herr. Lass sie vollkommen ruhen in dir, Herr. Lass sie vollkommen ruhen in dir, Herr. Ruhen in dir, Vater. Ruhen in dir, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Touch your Lord. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Heyo. Heyo. Rakabamba basikara labasokura. Oh, my Lord. Hey, Jesus. Hat irgendjemand vom Lobpreisteam noch nicht empfangen? Dann kommt einfach runter. Kann ja immer einer spielen und die anderen kommen runter. Halleluja. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja, ja. More, Lord. Jesus. More, Lord. More, Lord. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. More, Lord. Woo. Jesus. More, Lord. More, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Oh, more, Lord. More, Lord. Woo. More, Lord. Ah, more, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. Oh, Gewicht der Herrlichkeit. Oh, oh, das ist ein Gewicht der Herrlichkeit. Oh, Manche werden tatsächlich merken, wenn du am Boden liegst, dass du erstmal nicht aufstehen kannst, einfach weil ein Gewicht auf dir ist. Es ist ein Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes hat ein Gewicht. Jesus, er hat ein Gewicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Jesus, oh, mehr, Herr, oh, oh. Oh, my Lord! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, more, more, Shabbat, more, oh, oh, da ist ein Raum der Trunkenheit im Geist, der sich langsam freisetzt durch das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Oh, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Mehr, Herr. More, Lord. More, Lord. Ich bin weg mit dir, Herr. Oh, Jesus. More, Lord. More, more, more, more, more. More. Jesus. More. Rabababasando, do, do, do, do, do. More, Lord. More. Ah, yeah, Jesus. Ah. More, more, rakava kader, jaba ba ba ba ba ba ba, oy oy oy oy oy oy oy oy, more Lord, more Lord, more, more, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, oh, yes Lord, oh, yes Lord. More Lord, more Lord, yes Lord, yes Lord, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Jesus. Jesus. Oh, more. More. Ja. Also, wenn du ein bisschen betrunken werden willst im Heiligen Geist, kein Problem. Das ist definitiv hier. Oh, Jesus. Oh, more. More. Füll. Füll. Oh, füll. Oh, füll. Füll. Thank you. nicht. Ist noch jemand, der noch nicht hat? Oh, yeah. Oh, danke, Vater. Danke, oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. Danke für deine heilende Kraft jetzt, Herr, dieser gesamten Wirbelsäule. Oh, danke, Jesus. Oh, oh, Christina, ist dir schon gedient worden? Oh, ist dir schon gedient worden? Ist dir schon gedient worden? Okay, okay. Okay, komm her. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Mehr, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, mehr von dir. Mehr von dir. Oh, Vater-Tochter-Zeit, Herr. Ganz persönliche Vater-Tochter-Zeit. Gerade jetzt. Ach, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, du gehst nach Kanada. Ja. Okay. Und? Halleluja. Super. Und da ist jemand in Kanada und er ist krank? Vater, die ganze Familie, hüll sie ein in deiner Vaterliebe jetzt. Und wenn sie wieder zusammenkommen, dann lass es sein, wie wenn sie nie getrennt gewesen wären. Durch deine Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. Amen. Amen. Sorry. Praise the Lord. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Glory. Glory. Einfach gebetet. Oh, Vater, nimm sie an deine Brust jetzt, Herr. Da, wo sie den Herzschlag des Vaters hören kann, Herr. Da, wo sie den Herzschlag des Vaters hören kann. Nehmen Sie dahin, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt, Vater. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh. Oh. Mehr, Herr. Ah. Oh, Jesus. Ah, ja, ja, ja. Jesus. Ah, ja, ja, ja, ja. Jesus. Jesus. Mehr. Noch mehr. Noch mehr. Ah, oh, gib mir mehr, Herr. Gib mir mehr. Oh. Oh, das ist verspritzt, verspritzt, überall um sich herum, überall hin verspritzt, hin zu den Menschen, überall um dich herum, verspritzt, verspritzt, verspritzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Vater, ich setze euch eine neue Kühnheit frei, Herr, dein Wirken weiterzugeben. Halleluja. Weißt du, manche Leute in der Welt, denen musst du einfach nur das radikale Wirken Gottes erzählen. Geh mal nach Stuttgart in den Schlosspark, wo die Drogenabhängigen sind. Und weißt du, da brauchst du nicht mit viel Theologie kommen oder so, oder irgendwas Theologisches erklären. Aber Sag ihn einfach, hast du schon mal erlebt, dass jemand unter der Kraft Gottes zu Boden gefallen ist? Und wenn sie dann sagen, nein, dann sag einfach, komm mit mir, ich nehme dich mit. Halleluja, Amen. Die müssen Power erleben, die müssen einfach was erleben, weißt du? Die wollen was erleben, weißt du? Die haben nicht irgendwelche religiösen Konzepte, dass sie dann sagen, ja, warum sollen Leute zu Boden fallen, wieso, weshalb, was bringt es und so weiter. Sondern die müssen einfach die Kraft Gottes erleben. Also gib ihnen einfach Zeugnis vom radikalen Wirken Gottes. Also wer hungrig ist, erkennt, wo es frisches Wasser gibt. So einfach. Wer durstig ist, Halleluja, erkennt es. Und deswegen lass uns immer beten. Lass uns weiter beten, dass Gott noch viele, viele, viele Menschen in unserem Land hungrig macht. Amen. Auch noch viele, viele Christen sind noch nicht hungrig genug. Deswegen beurteilen sie noch alles und durchdenken alles und kritisieren alles. Aber wenn sie hungrig sind, erkennen sie, wo es Futter gibt. Wenn sie durstig sind, erkennen sie, wo es frisches Wasser gibt. Also lass uns beten für Hunger. Halleluja. Halleluja. Oh, mehr, Herr. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Freude im Wohnzimmer des Vaters. Oh, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Keine Verdammnis, sondern Freude in Fülle. Oh, Astrid, erzähl doch mal gerade das, was du in dem ersten Ausgießungsgottesdienst erlebt hast, wo du gesehen hast, wie du gerecht gemacht bist. Erzähl das doch mal gerade. Halleluja. Wo ist denn das Mikrofon? Wo? Halleluja. Erzähl das mal. Halleluja. Danke, Jesus. Also, ich hatte zuerst mit Jesus getanzt. Das war richtig cool. Und dann sind wir gemeinsam auf einer Rutsche immer tiefer gerutscht. Und da war alles voller Edelsteine. Es war einfach total glänzend. Es ging tiefer hinein in die Herrlichkeit. Und auf einen Schlag wusste ich einfach, ich bin gerecht gemacht, ich bin heilig gemacht. Mm. Gott ist für mich, es ist alles, alles ist die Wahrheit, es stimmt alles, das Wort ist wahr. Mm. Und ach, da war so eine Gegenwart Gottes und ich habe Jesus erkannt, wie schön er ist, wie wunderbar er ist, wie rein er ist, wie klar er ist. Mm. Und es war so genial. Halleluja. Amen. Amen. Also das ist so wichtig, da gibt es keine Unsicherheit mehr in der Gegenwart des Vaters, keine Unfreiheit, keine Verdammnis, nichts irgendwie Religiöses, was dich noch irgendwie binden könnte, sondern du bist einfach sein Kind, du bist gerecht gemacht, so wie du bist. Mehr, Herr. Jesus. Also, wir sind einfach im Haus der Liebe des Vaters. Halleluja. Amen. Mehr. Ja. So gut. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oi, oi, oi. Mehr. Wow. So gut. Oh. more. Shakaba. Shabalaba. Wir sind im Shabalaba-Strom. Shabalaba. Shabalaba. Shabalaba. Die Familie Gottes im Shabalaba-Strom. Oh, im Strom vom Thron, im Sohn. Strom vom Thron, im Sohn. Amen. Amen. More. More. Glory. Oh, glory. Oh, glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, more. Glory. Glory. Puh. Schau ich mal, wie viel noch über Livestream zuschauen. Wo geht's hoch? Hier. Geht schon. Ubala. Schapa. Kurabasika, papa. Oh, wow. Es sind immer noch 217 Geräte über Livestream. Oh, wir segnen euch über Livestream, die ihr bis jetzt ausgeharrt habt. Ich sage euch, die Letzten werden die Ersten sein. Halleluja. Wir setzen diesen Strom frei vom Thron, im Sohn und zum Sohn. In Jesu Namen. Oh, stellt euch einfach mal, ihr alle, die über Livestream zuschaut. Ich sage, es sind 217 Geräte, also es sind wahrscheinlich 400 Leute oder so noch im Livestream. Stellt euch einfach mal aufrecht hin, in Jesu Namen. Wenn ihr das noch könnt, stellt euch mal aufrecht hin. Und wir sagen jetzt in Jesu Namen. Oh, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr. Ja. Schabba, schabarabasika. Oh, Halleluja, Halleluja. Und Wenn ihr wieder zu euch gekommen seid, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, was passiert ist, okay? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Gott ist gut. Glory. Glory. Hat jemand noch ein Zeugnis, was passiert ist, gerade jetzt auch in dieser Stromzeit? Hat jemand ein Zeugnis, was passiert ist? Ich habe ein Bild gesehen. Ein Zeugnis. Jemand ein Zeugnis. Was hast du erlebt? Komm her, erzähl mal. Was passiert ist? Oh, kannst du stehen? Ups. Oh, Jesus. Also, was hast du erlebt? Ich habe immer einen ganz tiefen Zweifel gehabt, ob ich Jesus wirklich angenommen habe, irgend so eine Angst. Und heute kam so ein Geist, so eine ganz tiefe Gewissheit, wo immer gesagt hat, ja, hast du. Halleluja. Und das war irgendwie bis jetzt immer so ein, ja, ganz arg schlimm für mich. Und heute war das irgendwie weg. Amen. Angekommen im Haus des Vaters. Halleluja. Danke, Jesus. Möchte noch jemand ein Zeugnis erzählen, was passiert ist? Uiuiui. Ja, Elke, komm her. Also mir wurde von der Melanie die Hand aufgelegt, hier auf dem Kopf. Und dann hat sie ja nach dem Gebet Hand weggenommen. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Hand immer noch da ist, beziehungsweise... beziehungsweise... Also, dass der Vater einfach eine ganz neue Verbindung einfach von sich zu mir hat. Weißt du was? Der Vater hat seine Hand auf dich gelegt. Ja. Und er zieht diese Hand nicht mehr weg. Ja, genau. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was weitergeben? Halleluja. Okay, was hast du erlebt? Ja, also ich denke, dass es eine Befreiung war, die ich erlebt habe. Oh, ich nehme es im Glaube an und ich spüre es immer wieder, aber ich halte es im Glaube jetzt einfach fest. Was, Befreiung körperlich oder seelisch? Nee, seelisch. Seelisch. Ja, seelisch. Amen. Du hattest ein Bild, okay? Ja, ich habe noch ein schönes Bild gehabt. Und zwar habe ich gesehen, wie da Personen waren. Ich denke, das war ein Engel. Und jeder hat einen Edelstein in der Hand gehabt. Und ich bin hingegangen, habe die Edelsteine aus jeder Hand rausgeholt. Und dann war einer, der hat, habe ich gesagt, aber ich will mehr. Und dann war da eine Handvoll Edelsteine. Habe ich gesagt, ja, die will ich auch alle. Und das war, wie wenn ich sie alle in mir ins Herz reinstopfe. Und dann bin ich zur nächsten Hand gekommen. Da waren noch viel mehr Edelsteine. Und dann habe ich gesagt, hinter mir auf den Rucksack. Ich möchte auf den Rucksack. Und dann habe ich einfach gesehen, dass es dazu ist, dass ich ausstreue. Also es ist, wie wenn man Edelsteine ausstreut. Ich denke, dass das der Same Gottes ist zum Ausstreuen. Amen. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Halleluja. Danke, Jesus. Sonst hast du es empfangen, sonst gibst du es weiter. Glory. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Ups. So gut. Halleluja. Preist den Herrn. Dienstag geht's weiter. Uiuiui. Ich sage euch, kein Weg zu weit, wirklich live dabei zu sein. Auch ihr, die ihr noch über Livestream zuschaut, du hast die Möglichkeit am Dienstag. Ich weiß nicht, wie viele Ausgießungsgottesdienste wir noch haben werden. Wir gehen immer von einem zum anderen. Aber am Dienstag haben wir auf jeden Fall einen. Also ist das deine Gelegenheit. Sei dabei, sei live dabei, möglichst. Du kannst natürlich auch über Livestream, wenn es nicht anders geht, aber wenn du live dabei sein kannst, sei dabei, Dienstag, 19.30 Uhr. Halleluja. More Lord. More Lord. More. Danke, Jesus. Halleluja.